Hallo. Hallo. Freitagabend, 20 Uhr. Die Weltraumaffen sind sonderbarerweise da. Oh, geht gerade rein. Ja, genau, wir haben gerade angeschaltet. Hallo. Ja, so viel los, da Dobrý müssen wir zwei Sendungen in der Woche machen. Wir haben ja Ja. letztes Mal schon eine Stunde über Thüringen geredet. Ja, sonst wird der Sondersendung ist schon notwendig, weil hier Thüringen aktuelle Stunde, da ist mächtig mit dabei. Genau, Und machen wir sonst auch ein wird. paar aktuelle Stunden hier. Ja. Ja. So drei, vier so aktuelle. Genau, ich habe in diesem Fall mal die Variante von Phoenix genommen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass da ein paar bessere Kameraeinstellungen dabei sind. Normalerweise haben wir immer die Variante von der Bundestagsseite. Was ist daran lustig, Russe? Naja, Deutscher, dass man da, dass du jetzt so analysiert hast, so also genau dieses Ding ausgesucht, weil hier das Editing ist besser, Storytelling-mäßig, Ja so die klar, ich Special habe Effects sind geiler. Ansprüche. Ja, man kann ja mit der Kamera auch eine ganz eigene Geschichte erzählen. Und damit wird subtil die Meinung im Untergrund beeinflusst, wie die Einstellung der Kamera von Ja, sich. guck mal hier, die Kamera. Wäre doch eigentlich cool, wenn man Regisseure einladen würde, um die Sitzungen zu filmen. Dann mal Scorsese oder Coppola oder so. Dann ist vom Greenscreen einfach so Bundestag Cinematic Nee, nee, Universe. nee, nee, nee. J.J. Abrams wird nicht eingeladen. Das war eine Explosion. Brauchst aber auch Musik, ne? Spannender oder so. Oh, vielleicht so ein Orchester, wenn man hier in der Mitte diesen Graben tiefer macht und da ein Orchester reinsetzt. Dann wird so Digital De-Aging so angewendet, so Deepfakes. Ja, Alle aber sehen da, gleich aus. wenn ich da Musiker wäre, wäre meine, also würde ich versuchen, wahrscheinlich zu groß bei allem, jedem Statement von den Grünen immer wah, zu machen. Ich find's toll, dass da unten da in der Zeile steht 17:30 Uhr, Phoenix der Tag und Tag ist klein geschrieben. Und Chris, das heißt nicht die Grünen, sondern grüne Khmer. Nee, nee, nee, Ich will, nein, schusch. Ich versuch's mir bis zum nächsten Mal zu der, ja, zu lernen. Das Aber okay, ich ist fange das mal an. Wir Siegel. haben ein langes Video. Nein, das ist der Signifier und der Signifi. Also weißt du, dass du signifikieren kannst, dass du tribalistisch gegen die bist, weißt du? Verstehe Was ich auch nicht. immer das bedeutet, ich fange jetzt mal Ja. an. Aber echt. Gib mal her, Klang. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Die Linke hat diese aktuelle Stunde zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen beantragt. Warum? Weil die Wahl von Herrn Kemmerich. Das ist übrigens Mohammed Ali hier. Der ist jetzt Abgeordneter im Bundestag. Und hat einen Sex-Change hinter sich, ey. Was Leute alles machen, um im Gespräch zu bleiben, ey. Zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von FDP, CDU und AfD Bedeutung hat, weit über die Grenzen Thüringens hinaus. Es geht um die Frage, in welchem Zustand unsere Demokratie ist. Und dieser Drunter Zustand. machen wir es nicht mehr. Es geht immer um den Zustand der Demokratie. Wenn ich morgen beim Brötchen holen nur zwei mit Mohn bekomme und dafür nur eins mit Sesam, und dann ist die Demokratie im Arsch. Auf jeden Fall. Der ist alarmierend. Die unumstößliche Lehre aus der deutschen Geschichte, der Nachkriegskonsens aller demokratischen Parteien war: kein Fußbreit den Faschisten, keine Zusammenarbeit mit Nazis, weder direkt noch indirekt. Ja, aber die spricht doch von einer rot lackierten faschistischen Partei, die Linke. Nachfolgepartei der SED. Also. Ja, da wird es gleich noch drum gehen, über diese ganzen Dinge. Freut euch schon mal. Es wird eine schöne Kein Schlammschlacht. Und, Fußball. Ja. ach, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal, ich Oh mach mal je. weiter. Aber genau das ist geschehen. Am 5. Februar. Keine 2 Wochen nach dem. Aber jetzt weiß ich es wieder. Das sind die Regeln, die an der Scheune stehen, ne? Wisst ihr alle. Das mit diesem demokratischen Grundkonsens auch nicht irgendwie, was hat sie gemeint, weder aktiv noch passiv oder so ähnlich, sinngemäß. Das steht an der Scheune ganz klar geschrieben, ne? Also das sind halt die Regeln, schon immer gewesen. Nicht erst seit dieser Woche. Meinst du, alle Tiere sind gleich? So. Ja, klar. Ja, mit zwei Beine Kugelschweine. Ja. Nach dem 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz lässt sich der Kandidat der FDP, die es mit Ach und Krach überhaupt in den Landtag geschafft hat, mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Das hat ganz viel miteinander zu tun. Unglaublich viel. Auschwitz, Thüringen, Ministerpräsidentenwahl. Wer kennt's nicht? Ja, aber der Höcke! Ja, aber deswegen muss man nicht immer hinterher. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow, der großen Rückhalt in der Bevölkerung hat, verliert sein Amt. Und die AfD jubelt. Verliert sein Amt, das gehört ihm, ne, muss man wissen. Ja, aber warum sollte die AfD auch nicht jubeln, wenn die Linke nicht mehr im Amt ist? Also sie sagt es so und die AfD jubelt. Ja, warum denn auch nicht? Außerdem gibt es da noch die als demokratisch anerkannte Partei CDU, die auch von Anfang gesagt hat, sie möchte eine weitere Regierung unter Führung der Linken verhindern. Also die werden jetzt auch nicht gerade gegreint haben, als was passiert ist. Aber gut, das sind anerkannte Demokraten. Was nächste Woche ist, wissen wir nicht. Stell dir vor, die wählen diesen März zum Kanzlerkandidaten. Da habe ich schon ganz schlimme Sachen auf Twitter gesehen, was dann in Deutschland alles passieren wird. Faschist Björn Höcke gratuliert zur Wahl. Und nein, das war kein Versehen. FDP und CDU wussten, was passieren kann. Wir alle wissen von den Vorwarnungen, von den Absprachen. Und niemand, wirklich niemand hat Herrn Kemmerich gezwungen, die Wahl anzunehmen. Und niemand hat Herrn Lindner dazu gezwungen, für das Amt viel Glück zu wünschen, anstatt diesen Vorgang klar zu verurteilen. Hier wurde eindeutig ausgetestet, wie weit man gehen kann. Und nur auf Druck der Öffentlichkeit und auf Druck couragierter Kolleginnen und Kollegen von Union in den Medien, vor allem durch den Druck in den Medien, den ihr immer wieder mobilisieren könnt, tut ihr so, als wärt ihr die große Mehrheit der Zivilgesellschaft. Ja, und von irgendwelchen Aktivisten. Ja, in den Medien Aktivisten, aber auch auf der Straße und so. Wie viele normale Wahlbürger ist denn ein Böhmermann? Kann man das umrechnen? Ein Böhmermann wiegt so viel wie 1 Million Menschen da draußen mit Wahlrecht oder so? Du musst es auch an Inflation anpassen, also komm. Ja. Also, das ist verwirrend. Wo ist denn der Schaden, der da entstanden oder verhindert wurde? Was wurde denn da versucht? Ich meine, was meint sie? Worüber redet sie? Vom Dammbruch wahrscheinlich. Von Auschwitz. Von Dammbruch, ja auch. Das hat der Kemmerich sofort gebaut. Mal Leute, die Nazi-Vergleiche werden in den nächsten 13 Jahren nur noch krasser wenn werden. Nicht weil gewesen wären. Sind wir bei 2033 und dann heißt es hier vor 100 Jahren. Ja, hätte man die GNZ-Sachen abschaffen sollen. Wenn die Linken mit dem Blumenstrauß und so da nicht gewesen, also nur der Blumenstrauß von den Linken lag in dem Weg. Ansonsten wäre der Kemmerich sofort zum Höcke gegangen. Da hätten sie sich umarmt, leidenschaftlich geküsst, wären vor das Haus gegangen und hätten schon mal den Grundstein gelegt fürs nächste KZ. Chris, deine Fanfiction, die passt hier nicht ins Bild, komm. Nee, das geht zu weit. Ja, nee, ich hab Mohammed Ali mal eben in den Kopf geguckt. Und das habe ich da gesehen. Amira heißt er, ja. Oh. Ihr misgendert hier, das ist Faschismus. Ich verstehe es nicht mehr. Nur auf diesen Druck hin kündigte Herr Kemmerich am nächsten Tag an, deinen Rücktritt vorzunehmen. Und ich danke den vielen Antifaschistinnen und Antifaschisten, die aufgestanden sind und lautstark deutlich gemacht haben. Wir hassen die FDP und alle Liberalen und die Konservativen schon mal sowieso. Ihr seid alles Faschisten, führt in den Faschismus und jedes Mittel ist recht, um euch mundtot zu machen. Vielen Dank. Das lassen wir nicht zu. Das ist ein Tabubruch, hochgefährlich für unsere Demokratie. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass Antifaschistinnen aufstehen, dass der Protest laut bleibt. Und genau dieser laute Protest, das ist der Unterschied zu 1930 und die große Chance, die wir heute haben, zu verhindern. Das ist der Unterschied zwischen dem Krieg auf der Straße in der Weimarer Republik, ja. Dafür ist es der Unterschied. Spinnt doch alle. Das habe ich diese Woche die ganze Zeit andauernd immer gehört, dieses Ding von wegen so, ja, in Weimar, da hat sich die Demokratie auch selber erledigt. Nee. In Weimar, da gab's unglaublichen Terror da von diesen Leuten, von den Nazis. Und die hat die Demokratie erledigt und nicht, dass die Leute... Ja, irgendwie, wenn die AfD so absolut Faschos sind, dann verstehe ich nicht, was die für pazifistische Faschos sein sollen. Wo sind denn die Bombenanschläge? Wo sind denn die Terrorakte von AfD und Anhängern? Wo? Wenn es Faschos sein sollen, dann würden die ja kein Problem damit haben, sowas zu machen und politische Macht zu sichern. Ja, aber in dem Kopf von dem Linken ist ja Halle ein Zeichen vom Rechtsruck. Also genauso wie die AfD. Also. Weißt du. Ja, aber warum soll ich auf die hören? Ich meine, so, die können sich das gern vorstellen, aber so, warum ist das erlaubt und eine demokratisch gewählte Partei wie die AfD ist nicht erlaubt? Vor allem, was auch immer vergessen wird, ist, dass halt auch der Aufstieg der Nazis halt viel mit Antikommunismus zu tun hatte. Und dass im deutschen Volk der Antisemitismus gar nicht so gut angekommen ist, sondern dass die Nazi-Partei strategisch sich auf Antikommunismus eingeschossen hat, weil das bei den Leuten besser angekommen ist, weil du halt auch Gerüchte hattest aus der Sowjetunion, dass halt massenweise Menschen verhungern. Also. Ja. Und zu der Zeit haben sich alle darauf geeinigt, dass generell Individualismus nicht so geil ist, sondern Kollektivismus. Und die Frage war nur, zu welchem Ausmaß und wie weit wollen wir damit gehen? Da war schon festgelegt, dass wir da jetzt irgendwo gesellschaftlich uns alle darauf einpendeln, dass Kollektivismus geil ist. Mittlerweile ist er halt nicht mehr so geil. Ja, und diese Leute, die, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, die sind da einfach stecken geblieben und meinen halt, wenn sie das damals gewonnen hätten, diese ganze Schlacht, dass das dann mit ihnen besser geworden wäre. Aber ja, vor allem verstehe ich das nicht. Also ich verstehe das wirklich nicht. Die Leute sagen so, hier Antifaschismus funktioniert und wir sind super toll, aber dann kann da die AfD da sitzen. So, was seid ihr denn? Seid ihr jetzt erfolgreiche Antifaschisten oder seid ihr nicht so erfolgreiche Antifaschisten? Angenommen, AfD sei diese Faschisten da, die sie bekämpfen. Heißt, sind die jetzt potente Antifaschisten, aber kriegen es irgendwo nicht hin, die AfD loszuwerden oder sind die dann nicht so stark? Ich verstehe das nicht. Das ist ein Widerspruch. Ich verstehe das wirklich nicht mehr. Keine Ahnung. Verhindern, dass deutsche Geschichte sich wiederholt. Aber der Scherbenhaufen ist da. Unsere Demokratie hat großen Schaden genommen. Und ich kann die vielen Mitglieder von Union und FDP verstehen, die jetzt ihren Parteiaustritt erklären. Und auch wenn ich als Linke politische Überzeugungen habe. Was für einen Schaden genau hat die Demokratie genommen? Also die Demokratie an sich. Verstehe ich ja, nicht. Ja, also, Laberababer Brandmauer, weißt du, die Firewall ist kaputt. Die ist aber nicht Bestandteil unserer Demokratie, soweit. Doch, steht an der Scheune. Das ist dieser Grundkonsens, hast du doch gerade gelernt. Ich war heute noch nicht an der Scheune. Ich habe die Sachen, die da schon immer stehen, noch nicht gelesen. Ja, dann hol das mal nach, am besten jeden Tag, weil kann sich ja auch ändern, die Sachen, die da schon immer stehen. Dann freut mich das nicht, denn es ist nicht gut, wenn wir Menschen für die Demokratie verlieren. Viele Menschen, die haben ihr Vertrauen in die Demokratie verloren durch diese Wahl, die zwar formal demokratisch, aber gegen alle demokratischen Grundwerte. Oh Gott. Die Menschen verlieren ihr Vertrauen in die Demokratie. Auf Deutsch, Linke wollen den demokratischen Konsens nicht mittragen, ja, vor allen Dingen, du musst wenn sie nicht ihren Kandidaten bekommen. Du musst den ganzen Satz muss man sich noch auf der Zunge zergehen lassen. Die Menschen verlieren ihr Vertrauen in die Demokratie aufgrund dieser Wahl. Also wenn es Falsche dabei rumkommt, dann will die Linke den demokratischen Konsens aufgeben. Aha. Naja, ich meine, wir haben es doch immerhin mit einer Partei zu tun, in dem ein nicht kleiner Teil in seinen Zielen stehen hat, dass der Kommunismus hier Einzug halten soll. Das darf man auch nicht vergessen. Also bis wohin geht denn da die Demokratie? bei der Linken. Also ja, aber echter Kommunismus ist ja direkte Demokratie. Wenn da nicht die demokratische Republik, meinst du? Wenn da nicht die bösen Konzerne sein würden, die neoliberale Propaganda machen und die Menschen den Kopf waschen. Echte Demokratie wäre Kommunismus. Ja. Weißt du, wie stark kann denn bitte schön deine Ideologie sein und wie zukunftsweisend und realitätsnah kann sie sein, wenn du sie niemals erreichen kannst? Keine Ahnung, Mann. Es ging um Macht, um jeden Preis. Mit dem Ziel, auf Biegen und Brechen Bodo Ramelow zu verhindern. Aber es ging um Macht, um jeden Preis, aber dann tritt er kurz danach zurück oder signalisiert seine Bereitschaft, zurückzutreten oder was? Das ist dann Macht um jeden Preis. Ich dachte, das ist eher, wenn man durch so einen Trick an die Macht kommt und sie dann nicht wieder hergibt. Aber, ja. Ja, und vor allen Dingen, was macht man mit dieser Macht, die Macht, eine 5%-Partei zu sein und dann zu sagen, ja, ich rede jetzt mal mit den anderen Leuten, was wir jetzt machen könnten. Unglaubliche Macht. Das ist so eine Macht. Also eine Macht hätte ich auch gerne mal. Nutze die Macht, Kemmerich. Mit höchsten Beliebtheitswerten, weil er in Thüringen eine sozial gerechte Gesellschaft gestaltet. Soziale Gerechtigkeit. Haben die schon soziale Gerechtigkeit oder was? Da haben die schon gestaltet und die anderen Leute kriegen nichts ab oder wie? Das war schon komplett sozial gerecht, aber dann ist die AfD eingezogen und die FDP und jetzt ist der demokratische Grundkonsens im Eimer. Akzeptiert bis in konservative Kreise. Und die CDU hält bis heute in völliger Verantwortungslosigkeit ihren Unvereinbarkeitsbeschluss aufrecht. Sie verweigert jede Zusammenarbeit mit der Linken. Ja. Die Lehre aus der Weimarer Republik lautet aber, dass alle demokratischen Kräfte zusammenstehen müssen. Gegen Rechts, gegen Faschismus. Das ist die Verantwortung für alle Demokratie. Ja, und halt auch gegen Kommunisten, weil mit Kommunisten kann man den Erzkonservativen Angst machen. Das wäre auch so eine Lehre, die man daraus ziehen könnte, aber ja. Für unsere Demokratie. Aber die CDU wiederholt wie ein Mantra die nachweislich falschen Behauptungen, dass die Linke ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet hätte, dass wir keine Demokraten seien. Absurd! Absurd! Der Grund, warum die CDU uns ausgrenzt, ist ein völlig anderer. Weil wir, die Linke, dieses Wirtschaftssystem in Frage stellen. Weil wir laut fordern, dass Multimillionäre gerechte Steuern auf ihr Vermögen zahlen sollen. Weil wir laut fordern, dass grundlegende Dinge der Daseinsvorsorge, wie Wohnen, Energie, Gesundheitsversorgung, dass die nicht dem Diktat des Marktes unterworfen werden, sondern in öffentliche Hand gehören. Wir fordern konsequent, dass von dem enormen Wirtschaftswachstum, von der enormen Wirtschaftskraft in unserem Land endlich alle Menschen profitieren. Sie grenzen die Linke aus, damit sie die Legende aufrechterhalten können, dass ihre Politik, die die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehen lässt, dass die alternativlos sei. Das ist unverantwortlich. Denken Sie an die Menschen, im Bundestag sagt, dass sie vom Sprechen im Bundestag irgendwo verhindert wird, während sie im Bundestag spricht. Das ist klasse. Ja. Gibt es ja kein Mobbing-Gremium oder so, dass man sich wenden kann? Wenn man gemobbt wird, die Arme. Oh. Super, Alter, meine Güte. Thüringen, diesen Freitag wird das erste Mal seit 70 Jahren ein Bundesland im Bundesrat nicht vertreten sein. Wichtige Entscheidungen können in Thüringen nicht gefällt werden, weil keine Regierung. Wenn sie sagt, nur weil die Partei das Wirtschaftssystem in Frage stellt, das rechte Pendant dazu wäre, nur weil wir wieder einen deutschen Arierausweis haben wollen. Das wäre das Pendant dazu. Das sind beides Tabubrüche irgendwo, die halt weit weg sind im extremeren Lager. Und die stellt sich dorthin und kassiert dafür noch Applaus. Wir haben ein Overton-Window, was zur Linken verschoben worden ist in den letzten Dekaden, massiv. Und deswegen kann man sich sowas anhören. Keine Ahnung. So, durch andere Wirtschaftsformen sind halt auch viele Menschen gestorben, nicht nur durch Auschwitz, sondern auch durch Kolyma und Gulags, aber ja, läuft. läuft. Vorhanden ist. Ein unhaltbarer Zustand. Der muss schnellstmöglich behoben werden. Und mein Appell an Sie, Kolleginnen und Kollegen von Union FDP, der lautet, hören Sie auf mit Ihren unsinnigen Ratschlägen in Richtung Thüringen. Jüngst schlagen Sie, Herr Lindner, vor, dass Stefan Kaufmann ein Kandidat vom Ministerpräsidenten werden soll. Der erfährt davon aus der Presse, er will gar nicht kandidieren. Das ist doch absurd. Lassen Sie die Menschen vor Ort entscheiden. Es geht um den Erhalt unserer Demokratie. Darum, Sie müssen jetzt Ihren Schlusssatz sagen. Dass die Gesellschaft nicht weit auseinanderdriftet, in Thüringen und in der ganzen Republik. Vielen Dank. Amira Mohamed Ali war das, die Fraktionsvorsitzende der Linken hier zum Auftakt dieser Aktuellen Stunde, die übrigens sehr prominent besetzt ist, wenn man auf die Rednerliste schaut. Parteichefs, die hier sprechen werden, wie Christian Lindner und die jetzt für die CDU beispielsweise deren Generalsekretär Paul Ziemiak. Oh je, jetzt kommt die ganze Herr Geschichte. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, dass wir heute diese Aktuelle Stunde haben. Es geht darum, über die Verantwortung zu sprechen, über das zu sprechen, was in der vergangenen Woche passiert ist. Ich habe dazu als Generalsekretär der CDU deutliche und klare Worte gefunden. Es geht um die Verantwortung, es geht auch um die Verantwortung von uns als Union. Es ist ein Ministerpräsident mit Unterstützung der AfD gewählt worden. Und das ist genau, sehen Sie, danke für die Bestätigung, warum das genau falsch ist. Ich sage Ihnen nochmal, warum. Ja, ich sage dir, was daran falsch ist. Er ist nämlich nicht mit der Unterstützung der AfD gewählt worden, sondern mit ihren Stimmen. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das erste mit, was der Kemmerich gemacht hat, war sich klar von einer Zusammenarbeit mit denen zu distanzieren. Das ist so heuchlerisch. Es ist viel geschrieben worden. Es ist viel geschrieben worden über die AfD, über ihre Beziehung zu rechtsextremen Szenen, über das, was sie kundtun, den Volkstod durch Bevölkerungsaustausch. Sie machen die Parlamente in Deutschland verächtlich. Sie fordern in der Erinnerungskultur an die Shoah eine 180-Grad-Wende. Genau also das Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft leben. Aber ich könnte jetzt, meine Damen und Herren, ich könnte jetzt meine komplette Redezeit auf weitere Beispiele verwenden. Aber ich glaube, ein Tweet der AfD in der vergangenen Woche nach der Wahl des Ministerpräsidenten bringt ihre komplette Haltung auf den Punkt. So twitterte der Sprecher der Abgeordneten der AfD im Europäischen Parlament nach der Wahl in Thüringen, mit der Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich, unter dem Hashtag Thüringen, die Auswanderung Michel Friedmanns rückt näher. Und genau das ist der Grund, warum in Deutschland kein Ministerpräsident mit den Stimmen solcher Leute gewählt werden darf. Hass. Hallo, pfui. Ja, habe ich zu viel versprochen. Ich sage, ja, ist ganz schön was los gewesen. Auf jeden Fall, es wird auch noch ein bisschen heftiger. Oh je. Sowas, meine Damen und Herren, kann man nur mit einem Wort beschreiben. Das ist widerwärtig. Und dann gibt es einige, die sagen, warum nennt der CDU-Generalsekretär Herrn Höcke einen Nazi? Ganz einfach, weil er einer ist, weil er erwiesenermaßen einer ist. Und Sie wissen es. Und deswegen werde ich das auch weiterhin tun. Der Nazi wird Faschist genannt werden. Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, aber all dieser... Das Urteil lautet darauf, dass er Faschist genannt werden darf, nicht Nazi. Das war nicht Bestandteil des Urteils. Ja, haben die auch nicht gesagt, dass er einer ist, sondern sie haben wahrscheinlich gesagt, in der Ermangelung einer klaren Definition von Faschismus kann hier jeder sagen, was er will zu dem Thema. Nehme ich mal so an. Also, nicht so einfach mit dem Faschismus. Ne? Ja, vor allem, weil Faschisten, die Faschisten sind, kein Problem mit dem Begriff Faschist haben. Also, ich meine, so, komm. Also, Ja, sie tun aber dann irgendwie doch so, oder nicht? Wobei ich ehrlich gesagt noch nie Herrn Höcke habe sagen hören, um Gottes Willen, ich werde ein Faschist genannt. Also, falls er jemand ein Video hat, würde ich mir das gerne mal sehen, weil irgendwie scheint er sich da nicht so wirklich zu verteidigen. Er verteilt sich nicht, aber ich glaube, das schmeckt ihm aber auch nicht so wirklich. Ja, was ich halt meine, ist, er stimmt dem nicht zu und schaut da nicht drauf von wegen, ja, bin ich und jetzt weiter. So, was ist dein Punkt? Der steckt das weg, so, aber. Ja, aber da heißt ja nicht, dass man das ist, wenn man das über einen sagen darf. Das ist ja nur eine Meinungsgeschichte dann sozusagen. Ja, genau. Diese Aussagen hat die Antragstellerin mit Zitatstellen aus dem Buch Höckes und Presseberichterstattung belegt. Ja, bei den Zitaten wird mir auch ganz anders. Bei den Zitaten wird mir auch ganz anders. Ja. Okay. Der Zorn und diese Wut und die politische Auseinandersetzung innerhalb einer Demokratie, auch mit der AfD, rechtfertigt nicht, auch nicht in der vergangenen Woche, unglaubliche Beleidigungen und Beschimpfungen auch von Herrn Kemmerich, auch von Kolleginnen und Kollegen der FDP, anderer Parteien, ich schließe meine mit ein. Es gibt keine Rechtfertigung. Unglaubliche Beschimpfungen sind keine gute Sache, du Nazi. Ja. Egal ob links, egal ob in der politischen Mitte. Und ich sage das auch, weil ich gelesen habe, dass die Kinder beschützt werden müssen, weil die Familien beleidigt werden müssen. Das gilt für alle Parteien. Und übrigens, das füge ich. Ja, und da, ich meine, ich weiß nicht, wie sehr die schon auf diesem Trip irgendwie sind, aber ich glaube doch schon, dass die Leute nicht beschützt werden, weil die Kinder beleidigt werden, sondern die müssen beschützt werden, weil die bedroht werden. Und das ist nichts, das sind zwei unterschiedliche Worte, die unterschiedliche Dinge bedeuten, aber irgendwie ist es in deren Köpfen immer schon gleich das nächste Ding so, als wäre es fast schon Synonym für eine Bedrohung, eine Beleidigung, aber ist es nicht, meine lieben Freunde. Hinzu. Wir setzen uns hier auseinander mit Herrn Höcke, mit Herrn Gauland und wie sie alle heißen. Aber die Familien und die Kinder auch von AfD-Abgeordneten haben damit nichts zu tun. Kinder sind Kinder und Kinder haben ein Recht, Kinder zu sein, meine Damen und Herren. Und dann wird jetzt wieder vorgetragen, die CDU müsste ihr Verhältnis zu Linken überdenken, gerade in dieser Situation. Es wäre doch langsam an der Zeit. Ja, was sollen wir da überdenken? Sollen wir die Mauertoten noch mal nachzählen? Sollen wir überlegen, ob sozialistische Diktaturen, die Sie unterstützen, ob wir ein anderes Verhältnis dazu haben wollen? Sollen wir als CDU noch mal überlegen, ob Deutschland in der EU bleiben soll? Ob wir noch in der NATO bleiben sollen? Meine Damen und Herren, Ramelow wählen sollte, oder? Teile Ihrer Partei werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie haben Teile Ihrer Partei, die sich nicht von Gewalt gegen Menschen distanziert. Was gibt es da zu diskutieren mit uns? Und Herr Ramelow ist Ihr Kandidat der Linken und deswegen wird er von uns keine Unterstützung bekommen wie jeder andere Kandidat der Linken für das Amt des Ministerpräsidenten. Ja, stimmt alles nicht? Stimmt alles nicht? Stimmt alles nicht? Ich will Ihnen mal was sagen. Wir gedenken heute des Bombardements Dresden, wo Zehntausende Menschen getötet wurden. In einem verbrecherischen Krieg, der von deutschem Boden ausging, damals durch ein Bombardement, sind Tausende, Zehntausende von Menschen gestorben. Und über Twitter verbreitet heute die Jugendorganisation dieser Partei, der Linken, damals, Sie kennen es, Bomber Harris, ein Symbol für die Bombardierung Dresdens. Ihre Jugendorganisation verbreitet heute, ich zitiere mit der Erlaubnis des Präsidenten, Bomber Harris, do it again. Es wird mit Ihnen keine Zusammenarbeit geben, wer so eine Jugendorganisation hat, meine Damen und Herren. Es gibt viele, Schlüsse, die aus der Vergangenheit... Ein paar Sachen hat er jetzt schon auch richtig aufgezählt. Also ich... Gut, ist mit der EU, weiß ich nicht, aber trotzdem, da bin ich jetzt auch mal zufrieden, dass die CDU nicht ganz so hart am Arsch ist. Ja, aber ich bin kein CDU-Fan, aber ich trotzdem. Ja. Aber bitte behalt dabei immer im Auge, wer weiterhin vorne an der Spitze steht und wer weiterhin die Marschrichtung diktiert. Ja. Da kann er hier konservativ daherreden, wie er will. Wenn die Parteiführung das nicht mitmacht, ist das auch nur ein Lippenbekenntnis. Und naja, er ist ja Teil der Parteiführung. Ne? Er ist ja auch in diesem Präsidium, war das Wort, was ich mir letztens gefehlt hatte. ist er ja drin. Also er ist ja Generalsekretär. Ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt überhaupt ist. Ja, der andere Typ war ja auch Ostbeauftragter. Weißt du, Chris? Ich bin ja, langsam ich ziemlich... Glaub, also was die CDU angeht, ist ein Generalsekretär, glaube ich, noch ein bisschen wichtiger als ein Ostbeauftragter von der Bundesregierung. Aber ja... Ja, das ist das Ding, aber was mich halt bei diesen ganzen Sachen auch immer stört, dieses ganze Ding von wegen, ja, ihr seid doof, weil wir werden ja gleich noch ganz viel von haben, von diesem Kram. Vor allen Dingen, ja, gibt es halt noch eine ziemlich starke Gegenrede dann gleich gegen das, was er gerade alles gesagt hat, aus den Reihen der Linken. Aber auf jeden Fall, es ist bei diesen Leuten überall immer so, die haben alle ihre blinden Flecken. Und dieses schöne C von dem christlichen Ding, ne, also wir wollen ja mal nicht davon anfangen und ihr fangt ja auch nie davon an, was die Kirchen sich im Dritten Reich alles geleistet haben. Und ja, aber das C in CDU steht ja nicht für christlich, sondern für Kack. Ja, oder halt eben, dass man irgendwelche Reformationstage unbedingt braucht und so ein Zeug mit der Scheiße, die Martin Luther verzapft hat gegen die Juden und so ein Kram. Na, da gucken sie auch nicht hin. Das wird auch alles gefeiert und da blendet man auch alles aus. Hm. Ja, das ist nur noch mein Ding. Ja, wie wir halt sagen, fördert, was der Scheune dient, zerschmettert, was ihr schadet. Eine Woche ziehen müssen. Es gibt viel zu tun, übrigens auch für mich als Generalsekretär, für alle auch in der Union. Ich will nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, eine Sache wissen wir doch auch. Es geht jetzt darum, dass wir die politische Mitte in diesem Land stärken und nicht die Ränder. Und dafür wird die CDU-CSU-Bundestagsfraktion arbeiten. Dankeschön. Sagt Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU. Und er bekam hier für seine Rede immer mal wieder vom ganzen Haus Beifall, außer von der AfD-Fraktion. Und wie es die Abfolge der Redner hier will, folgt jetzt hier als Nächster am Rednerpult Alexander Gauland, der Fraktionsvorsitzende der AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn ein Außerirdischer, sagen wir, vor 6 Wochen auf Deutschland geblickt hätte und nun in den letzten Tagen noch einmal, muss er das Gefühl haben, ein Meteor habe eingeschlagen und einen Putsch ausgelöst, dem nun auch die CDU-Vorsitzende zum Opfer gefallen ist. Doch, meine Damen und Herren, es gab weder einen himmlischen Steinschlag noch einen Putsch, sondern es wurde in einem deutschen Parlament ein demokratischer Abgeordneter von anderen Demokraten zum Ministerpräsidenten gewählt. Das ist die natürlichste und demokratischste Sache von der Welt. Und meine Damen und Herren, es ist auch natürlich und demokratisch, dass eine Partei, wenn sie sieht, dass der eigene Kandidat keine Chancen hat, einen anderen ihr immer noch näher stehenden wählt, zumal wenn sie den Wählern die Abwahl des alten Ministerpräsidenten versprochen hat. Ich glaube, das war jetzt ein Hitler-Zitat, oder? Denke, ja. Also ich sehe die Demokratie durch die letzten paar Sätze gefährdet. Allein die Präsenz hier ist gruselig. Ich habe Angst. Damen und Herren, so normal. Nicht normal ist es in einer Demokratie, das Ergebnis rückgängig zu machen, wie die Kanzlerin es formulierte, weil die abgegebenen Stimmen ideologisch anrüchig erscheinen. Denn Abgeordnete sind in ihrem Abstimmungsverhalten frei. Nicht einmal Walter Ulbricht wäre hier Frau Merkel gefolgt. Bei dem galt noch die Parole, wir müssen alles in der Hand haben. Aber es muss demokratisch aussehen. Und das sieht nicht mal demokratisch aus. Und nicht normal ist es, meine Damen und Herren, wenn linker Straßenterror aus der sogenannten Zivilgesellschaft gegen Angehörige des Gewählten und Büros der FDP diesem versuchten Verfassungsbruch Nachdruck verschaffen soll. Irgendeinen Faschisten braucht die Linke offensichtlich immer. Meine Damen und Herren, wie sagt man so gern, eine Bewegung, eine Massenbewegung kommt aus ohne einen Gott, aber ohne einen Teufel findet man selten eine Massenbewegung. Wir wissen heute, dass das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt im Jahre 1972 an einer vom MFS gekauften Stimme gescheitert ist. Niemand ist damals und später auf die Idee gekommen, die erfolgreichen Brandjahre als illegitim zu betrachten. Gemäß der neuen Logik sind AfD-Stimmen offensichtlich schmutziger als gekaufte MSF-Stimmen. Wenn das gilt, liebe bürgerliche Kollegen, werden Sie künftig häufig auf Görlitzer Koalitionen, also alle gegen einen, zurückgreifen müssen, was uns nur stärker macht. Ob Sie das alles wirklich durchdacht haben? Der nächste Schritt dürfte dann sein, dass das Kooperationsverbot mit der Linken aufgehoben wird, wie es Herr Günther fordert. Und ich fürchte, Herr Günther setzt sich eher durch als Herr Ziemiak. Denn so seine Logik, die Hufeisentheorie sei falsch. Man könne die AfD nicht mit der Linken vergleichen. Stimmt. Stimmt. An einem Ende des Hufeisens steht eine demokratische Volkspartei. Am anderen Ende stehen die Erben der Mauermörder, die noch immer Enteignung und Sozialismus fordern. Und sollte... Uiuiui. Ja, ich würde als ja. von rechts außen nicht über Hufeisen reden, das ist schlechtes Framing. Ich gehe näher an. Aber er hat ja insofern recht, dass die CDU sich da ein bisschen doof reinmanövriert hat jetzt. Ne? Eigentlich haben sie versprochen, dass sie die Linken abwählen, wenn sie drankommen oder so, oder wenn sie, ne, wenn sie die Möglichkeit haben. Und jetzt sieht es so aus, als wenn sie die Linken eher dran wählen. Ne, ja, also, und er meinte auch, das ist ein bisschen 4D-Schach. Also das ja. so wird die der AfD gestärkt. Also ob die CDU sich das so gut überlegt hat, ist fraglich. Ich hatte so die Idee, dass unsere Demokratie schon mal irgendwie so gestaltet ist, dass wenn so eine Partei gewählt wird von einer gewissen Menge Leute, dass man die nicht mehr von allem ausschließen kann auf Dauer. Ich befürchte, dass das das Problem ist sozusagen. Ja, wisst ihr was? Das nächste Mal, wenn so eine große Wahl ansteht und die AfD halt eben auch jemanden wählt, dann sollen sie mal den Kandidaten von den Linken wählen. Dann schauen, was passiert. Ich kann nur nochmal an die Affäre Ypsilanti erinnern, als in Hessen eine rot-rot-grüne Regierung gebildet werden sollte und die Dame, die das machen wollte, dann von eben den Leuten, die jetzt hier klatschen, wenn es gegen Gauland geht, von eben den Leuten aus dem Amt gemobbt worden ist, weil sie halt es gewagt hat, mit den Extremisten irgendwie anzubannen. Die SPD-Basis will mit den Linken nichts zu tun haben, ganz genau. Ja, das hatten sie ja auch so schon nach der Bundestagswahl mal, ne? Und kann die nicht genutzt. Ja. Ist eine sehr verfahrene Situation, aber man hätte vielleicht aus der Situation mit der Linkspartei auch lernen können, dass sowas nicht ja. funktioniert auf Dauer. Aber offensichtlich wollten das die Herrschaften nicht lernen. Die haben sich auf ihrem fetten Volksparteien-Arsch ausgeruht. Die CDU, anders als Herr Ziemiak jetzt sagt, diesen Weg gehen und beispielsweise Bodo Ramelow ins Amt verhelfen, Zitat, wüsste nun wirklich niemand, wer wofür die CDU steht, wie es der Kommentator der Welt formulierte. Oh, das mit der CDU ist doch einfach. CDU ist Progressivismus mit Tempolimit. Meine Güte, Gauland. Ja, aber ist ja klar, dass er da jetzt den Dolch reinsticht und nochmal rumdreht, weil genau das ist ja das, was die AfD von dieser ganzen Geschichte hat. Der Hühnerhaufen rennt durcheinander. Und alle hacken sich gegenseitig irgendwie. Und die AfD steht daneben und kann grinsen. Die lassen sich echt wie ein Ochse am Nasenring durch den Bundestag ziehen. Uns kann das nur recht sein. Wir wären dann die einzige Oppositionspartei. Und die Union würde die SPD auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit begleiten. Gut. Dass das Konrad Adenauer und Helmut Kohl nicht mehr erleben müssen. Schade nur, liebe Kollegen von der CDU, dass dann eine bürgerliche Mehrheit auf lange Zeit keine Machtoption mehr sein dürfte. Dankeschön. Alexander Gauland, der Fraktionschef der AfD. Ja, das ist auf jeden Fall eine richtige Sache, die er da gesagt hat. Dieses Zerfasern von irgendwelchen Gruppierungen, das sorgt schon häufig dafür, dass es dann halt keine Möglichkeit mehr gibt. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt halt ja, irgendwie Grüne, Linke, SPD hast, wo sich die Leute dann drüber streiten, irgendwie, wer von denen die reinere Lehre irgendwie vertritt, dann, ja, verteilen sich die Stimmen und eine konservative Regierung wird dann halt wahrscheinlicher, weil das konservative Lager dann eher zusammen war. Und jetzt, seitdem es die AfD gibt, ist das konservative Lager gespalten, da haben sie dann das Problem auf der anderen Seite dann. Die AfD-Fraktion, die AfD hat übrigens gestern beschlossen, dass sie aufgrund der Vorgänge in Thüringen Strafanzeige gegen die Bundeskanzlerin stellen wird. Die AfD sieht Amtsmissbrauch durch deren Äußerungen zur Wahl. Kämmerich, die Bundeskanzlerin, hatte ja bei ihrem Besuch in Südafrika im vergangene Woche zu der Wahl Kämmerichs unter anderem gesagt, sie sei unverzeihlich und hatte es gefordert, rückgängig zu machen. Für die SPD ist Carsten Schneider parlamentarischer Geschäftsführer, aber vor allem kommt er aus Thüringen. In Thüringen in der vorigen Woche, am 5. Februar. Am 6. Februar 1990 hat in Weimar die Nationalversammlung ihre Arbeit aufgenommen. 101 Jahre später wird in Thüringen ein Ministerpräsident der FDP gewählt, der gerade mal 5% der Bevölkerung in der Wahl hinter sich hatte. Der gewählt wurde mit Stimmen der AfD, die in Thüringen über den besonders rassistisch-völkischen Flügel von Herrn Höcke repräsentiert wird. Dies ist ein maßgeblicher Tabubruch in der deutschen Geschichte und deswegen war der Aufbruch in der Bevölkerung und auch in der bundesdeutschen Öffentlichkeit so wichtig. Und warum ist das ein Tabubruch? Wir haben gesehen in der Zeit von 1919 bis 1933, da sollte man ab und zu nachschlagen, Herr Gauland, dass Demokratien keine Ewigkeitsgarantie haben. Wir haben gesehen, dass gerade dann, wenn rechtsautoritäre Parteien nicht isoliert, sondern eingebunden werden, schreiben das in einem Buch wie Demokratien sterben, die Harvard-Professoren Steven Levitsky und Daniel Zimblatt, wenn Angst und Opportunismus oder Fehleinschätzung etablierte Parteien dazu bringen, Extremisten in den Mainstream zu führen, ist die Demokratie in Gefahr. Und genau das ist in Thüringen geschehen. Aber damit sagt er eigentlich, die Kohljahre waren praktisch, war schon Faschismus. Weil was anderes hat die AfD ja auch nicht als die CDU der Kohljahre. Und immer wenn man diesen rechten und reaktionären Parteien die Macht gibt, dann passiert was ganz Schreckliches. Ja, ich fand Kohl jetzt auch nicht so geil, aber das ist irgendwie Blödsinn. Na gut, ich weiß auch nicht, inwieweit das stimmt, weil, also jetzt für die gesamte Partei, bei diesen Höckeflügel gab es den auch bei Kohl? Ich kann mich da nicht erinnern. Naja, es gab schon so Figuren wie den Heidmann oder so, die dann auch dementsprechend sanktioniert worden sind, aber also da sehe ich bei der AfD noch ein bisschen weniger Willen, sich halt von solchen Figuren vielleicht auch zu trennen, wenn sie nerven. Aber also die CDU der Kohl-Ära hatte auf jeden Fall auch einen braunen Bodensatz. Das kenne ich sogar von der Kommunalebene her. Also ich spreche jetzt von den 80ern halt, ne? Nicht irgendwie 80er, 90er, nicht von irgendwas anderem. Das ist in Thüringen geschehen. Wenn Sie, mein Heimatland ist wunderschön, ist aber auch klein und überschaubar. Und insbesondere diejenigen, die in der Politik sind. Man kennt sich. Und jeder wusste, ich habe es öffentlich vorher noch in einem Tweet, weil hier so viele Tweets zitiert werden, öffentlich gemacht, sowohl an die FDP als auch an die CDU gesagt, lasst euch nicht mit Stimmen der AfD wählen. Das ist eine Finte und leider ist die FDP und die Union bewusst auf diese Finte eingestiegen, nur um Bodo Ramelow als Ministerpräsident zu verhindern. Meine Damen und Herren, das war für FDP und CDU kein Ruhmesblatt. Und Herr Lindner, Sie haben kurz darauf, es gab unterschiedliche Reaktionen. Herr Söder war sehr klar, 16 Uhr, sehr klar, sehr schnell. Er hat seine Lektion in Bayern gelernt, wenn man sich zu sehr auch der Sprache der Extremisten bedient. Nicht nur der Themen, auch der Sprache. Auch die Sprache. Ja, das ist schon das komplette Paket. Ne? Also genauso gut könnte man sich halt auch hinstellen und sagen, ja, was ist los, SPD? So, ihr hättet ja mit dem Kämmerich zusammen was machen können. Warum wollt ihr denn unbedingt, dass die Linke da den Ministerpräsidenten stellt? Was soll denn der Scheiß? So, da gewinnt doch die AfD und so, gewinnen doch dann alle. Ja. Denk mal an Weimar und so. Alle gewinnen. Also jetzt habt ihr hier einen Kemmerich, mit dem könnt ihr zusammenarbeiten. Der ist auch auf euch angewiesen. Ihr könnt euch jetzt schön hinsetzen und mal gucken, wie viele Minister ihr dann da stellen könnt, lauter so ein Kram. Ja. Und da seid ihr auch nicht der Juniorpartner, sondern seid ihr noch ein Seniorpartner auch noch, weil die hatten ja mehr Abgeordnete als die FDP mit ihren 5%. Also, könnte man genauso sagen. Aber macht irgendwie keiner. Herr Lindner, Sie haben eine Verteidigungs-, eine sowohl als auch, ich war mir nicht so ganz sicher, Rede gehalten, so irgendwie wie immer. Sie haben jedenfalls keine politische Verantwortung genommen. Im Gegenteil, Sie haben Herrn Kemmerich gute Nerven gewünscht und viel Glück. Und jetzt haben Sie eigentlich nichts mehr damit zu tun. Herr Lindner, ich finde, Sie sollten einmal in Ihrem Leben politische Verantwortung übernehmen. Einmal. Einmal in Ihrem Leben. Also generell in jeder Form von Rhetorik, wenn ihr sagt, einmal seid ihr geistig behindert. Also einmal ohne Spaß. Dieses einmal, kannst du einmal den Müll rausbringen? Kannst du einmal Verantwortung übernehmen? Kannst du einmal pünktlich kommen? Wenn du so daherredest, bist du dumm. Sorry. Es tut mir leid. Weil jeder übernimmt Verantwortung, jeder bringt den Müll raus, jeder kommt mal pünktlich. Einfach Nebel. Dieses einmal, das ist Kindergartensprache. Nebel, das geht jetzt aber gegen Corporate Design hier einmal mit Profis. Sind wir behindert? Ja, das ist aber richtig. Ach so, wenn wir es machen, ist gut, ja. Was richtig ist, entscheide immer noch ich. Nein, Quatsch. Einmal. Ja, steht an der Scheune, einmal mit Profis ist in Ordnung. Aber auch nur einmal. Und das ist kein Problem der FDP ist, das will ich auch mal ganz klar sagen. Und auch kein Problem der Demokratie in Deutschland, die ist stabil, hat sich gezeigt, weil sich sehr, sehr viele Kollegen auch ihrer Fraktion, auch ihrer Partei sehr eindeutig, sehr schnell positioniert haben, gesagt haben, mit Stimmen dieser extremistischen AfD lässt man sich nicht ins Amt heben. Davon sollen Sie lernen. Aber auch an die Seite der Union, ich bin, muss Ihnen das ehrlich sagen, einigermaßen entsetzt gewesen, der Kollege Ziemiak, dass Sie hier so eine Rede jetzt hier wieder die Linkspartei gehalten haben, weil ich glaube, es wird dem Tabubruch, der da stattgefunden hat und auch der in Teilen Führungslosigkeit, die leider an der Stelle in der Union geherrscht hat, nicht gerecht. Es ist ein Ablenkungsmanöver heute hier gewesen, insbesondere wenn ich vor dem Hintergrund der Blockpartei-Vergangenheit der Union denke. Ich will Ihnen das nicht vorwerfen, denn das gehört zur Geschichte dazu, aber man sollte auch dazu stehen. Die CDU in Ostdeutschland muss sich überlegen, Sie muss sich überlegen, ob sie mit der Gleichsetzung, fatalen Gleichsetzung von Linkspartei und AfD, ihrem Ausschluss hier im Bundestag als auch in der Öffentlichkeit und in den Parlamenten in Thüringen und in den anderen ostdeutschen Ländern, ob sie damit nicht das Geschäft der politischen Rechten machen, die sie angeblich stärken wollen. Weil es führt dazu, dass sie an der Stelle einfach nicht dicht sind. Also dicht, Sie wissen schon, was ich meine. Weil Sie haben sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Thüringen, nicht nur Kolleginnen und Kollegen, die, man kann das nachlässig der Zeit heute nachlesen, sehr offen dafür sprechen und sagen, das ist überhaupt kein Problem mit der AfD, die seien doch gewählt zu koalieren. Es ist aber ein zentrales Problem für die CDU. Ich bin froh, dass die Bundeskanzlerin im Koalitionsausschuss und auch sonst sehr klar reagiert hat, sehr klar Kante gezeigt hat. Das war à la Bonheur. Ja, alt geworden ist er auch. Ne? Sie müssen es auch für ja, die aber Union Merkel liest halt auch in den Hauptstrom der Medien einfach ein bisschen mit und macht dann das, was das Schwarmintelligenz in Anführungszeichen macht. Also der Hauptstrom Schwarmintelligenz. Also wie viel Intelligenz man da auch vermuten mag. Aber ihr wisst, was ich meine. Also mehr macht sie nicht. Da ist sie ja auch Populistin. Ja, sie wartet auch ab, bis die Chefredakteure sich einig sind. Ja, wortwörtlich, genau. Darauf will ich hinaus. Also. Es gibt Kooperationen auf kommunaler Ebene und diese Kooperation, meine sehr verehrten Damen und Herren, die dürfen in diesem demokratischen Land, Bundesrepublik Deutschland, nicht sein. Wir müssen auf die politischen Rechte in Deutschland nicht nur aufpassen, sondern wir dürfen ihnen keinen Spalt breit geben. Die Sozialdemokraten sind das Bollwerk des Antifaschismus. Vielen Dank. Eigentlich müsste dann aber auch schon eine Frisur verboten. Die Sozialdemokraten sind das Bollwerk des Antifaschismus. Geht runter wie Butter. Drunter geht's auch nicht mehr. Also weniger Pathos wäre auch dann schädlich. Ich habe schon wieder Angst, dass ich vielleicht einfach schlecht höre und deswegen die Soldaten nicht höre, die hier ständig die Straße rauf und runter marschieren. Oder dass ich das Rumpeln der Panzer auf der Hauptstraße ein paar Häuser weit weg nicht hören kann. Kannst du einmal ohne Pathos eine Rede beenden? Oh. Einmal. Nein. Unter anderem an der CDU und auch an der FDP abgearbeitet hat Christian Lindner. Vielen Dank. Der jetzt als nächster kommt, der hat zumindest als eine Auswirkung von Thüringen die Vertrauensfrage gestellt im Parteivorstand und wurde dort bestätigt. Von 36 Mitgliedern stimmten 33 mit Ja und sprachen ihm das Vertrauen aus. Ja, das wollte ja, glaube ich, die Kampfkammer. Hatte die Kampfkammer ja schon vor einer Weile wohl gemacht und wollte das jetzt nicht wiederholen. Ne? Also hätte sie das womöglich auch noch gemacht. Kollegen. In Thüringen bitte, hat ein freier Demokrat. Bitte keine Hahnerei, Herr Lindner. Bitte nicht. Ich habe für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren wollen, um für seine fünfköpfige Fraktion ein Signal für die politische Mitte zu setzen. Er wurde aber gewählt mit Stimmen der FDP, der CDU, und vor allem Stimmen der AfD. Und dadurch wurden die Motive dieser Kandidatur in ihr Gegenteil verkehrt. Wir sind verletzt, weil wir Zweifel an unserer klaren Haltung als demokratische Partei der Mitte geweckt haben. Und wir sind beschämt, weil wir der AfD ermöglicht haben, uns und darüber hinaus die parlamentarische Demokratie zu verhöhnen. Und dafür entschuldige ich mich namens der Freien Demokraten. Die Freien Demokraten tragen Verantwortung für den Schaden von Thüringen. Dieser Verantwortung haben wir uns aber gestellt und binnen 24 Stunden die notwendigen ersten Konsequenzen gezogen. Anders als hier gesagt worden ist von der Kollegin der Linken, von dem Kollegen der SPD und anders als die AfD zuruft, ich habe nicht am Mittwoch in meiner ersten Reaktion viel Glück gewünscht. Ich habe mein Amt als Parteivorsitzender an die klare Abgrenzung der FDP von jeder Kooperation mit der AfD gebunden. Dabei wird es allein nicht bleiben. Dabei wird es allein nicht bleiben. Wir arbeiten grundlegend auf und unterziehen uns einer Prüfung. Dazu setzen wir eine Arbeitsgruppe unter Leitung unseres Experten für Rechtsextremismus, Benjamin Strasser, ein. Sie wird neue Narrative und Methoden der AfD sowie deren Einfluss und unsere Reaktion darauf untersuchen. Dazu werden wir auch Ratschläge von außen hören. Gott, bitte ladet nicht die Amadeo-Antonisch ein, sonst könnt ihr den Laden zumachen. Ich wollte es auch gerade sagen. Jetzt kommt das komplette zu Kreuz kriechen. So. Ich meine, man hat ja schon bei Edition F sich Mitarbeiter für die Pressestelle. Irgendwie Social Media Team oder sowas da irgendwie geholt, die auch wunderbare Arbeit gemacht haben. Und jetzt dann irgendwie alle dahergelaufenen linken NGOs oder was, die dann da vorbeikommen können und sagen können, so, ja, so macht man Männchen und so holt man Stöckchen hier. Ja, aber die AA ist ja nicht links, die ist demokratisch und die ist ja Zivilgesellschaft. Ne? Zivilgesellschaft, so ja. Vor der Inquisition oder so. Erfurt war ein Fehler, aber wir unternehmen alles, damit er sich nicht wiederholen kann. Erfurt war ein Fehler. Planieren Parkplatz oder was? Das Dresden war ein Fehler oder so. Ja, oder Stalingrad war vielleicht ein Fehler. Herr Lindner, es fehlt aber eine Gramsci-Strategie der Liberalen, die mit Metapolitik in die Zivilgesellschaft geht. Deswegen kommt er auch mit 5% an. Das ist ein Fehler. So würde die auch mehr Stimmen bekommen. Aber nee, Liberale lassen lieber mit 5% irgendwo die Luft raushängen. Die Entscheidung im Thüringer Landtag war nicht Ausdruck einer neuen Position der FDP, sondern Anlass für eine Bestätigung unserer Haltung. Mit einer Partei wie der AfD kann es keine Kooperation geben. Wir sind nicht Ihr Steigbügelhalter zur Macht. Herr Gauland, Sie haben hier heute von bürgerlichen Regierungen und einem bürgerlichen Lager gesprochen. Und das passt ja an einen neuen Erzählstrang der AfD. Waren es früher die Altparteien, so sprechen Sie jetzt von einem angeblichen bürgerlichen Lager mit CDU und FDP. Die AfD vertritt in Wahrheit ein Denken völkischer Überlegenheitsfantasien, das auf Ausgrenzung und Antiliberalität basiert. Zumal in Thüringen, Herr Gauland, zumal in Thüringen versucht die AfD sich in Anknüpfung an den Nationalsozialismus. Die AfD ist nicht, war nicht und wird nie Teil eines bürgerlichen Lagers sein, sondern im Gegenteil. Wenn Sie von Bürgerlichkeit sprechen, dann wollen Sie sich nur selbst verharmlosen und Sie entwerten den Begriff des Bürgersinns damit. Und das hat der 5. Februar doch selbst gezeigt. Ihn loben Ihre Vordenker als neue, feine Variante im taktischen Arsenal der AfD. Ihr öffentliches Angebot an einer Beteiligung an der Regierung haben Union und FDP abgelehnt. Im Thüringer Landtag haben Sie dann einen eigenen Kandidaten vorgeschlagen. Und zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus haben Sie diesen Kandidaten dann selbst nicht gewählt, sondern stattdessen im Geheimen einen anderen Kandidaten. Sie sprechen hier von Normalität und Demokratie in Gauland. In Wahrheit war es Destruktion. Und das ist nicht fein und taktisch, das ist verschlagen und ehrlos, was Sie gemacht haben. Nein, ein bisschen ähnlich. Wir sind, verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind mit Kritik konfrontiert und wir nehmen Kritik an. Wenn aber FDP und AfD gleichgesetzt werden, wenn jüdische Kommunalpolitiker der FDP in Frankfurt als Nazis beschimpft werden, wenn Parteibüros diffamiert und beschmiert werden, wenn die Kinder von FDP-Mitgliedern angegangen werden, dann werden wir uns zur Wehr setzen. Libertäre Straßengangs wann? Wir brauchen eine libertäre Alternative zur Antifa. Das wäre klasse. Genscher MCs vielleicht. Oder so. Ja! Ich bin ganz schön erschüttert, muss ich sagen. Ich hätte ihm ein bisschen mehr, also ich hatte das vorher noch nicht gesehen im Gegensatz zu Chris, und hätte ihm doch ein bisschen mehr Rückgrat zugetraut, weil er hat sich ja dann voll auf die Erzählung praktisch der anderen eingelassen, dass die AfD mit Hilfe der FDP da irgendwie an die Macht gekommen wäre. Ja, komplettes Framing. Obwohl das ja gar nicht. Komplettes also, Framing übernommen. Ja, also und dann auch dieses Wort mit der Erzählung und Narrativ und so selber benutzen. Also, das ist ja schon im Käfig eingesperrt halt und den anderen Leuten sagen, sie werden nicht frei oder so. Wobei ich ihm bei manchen von diesen Sachen halt auch zumindest zum Teil recht geben muss, ne? Also hier, also jetzt nicht mit seinen Einschätzungen jetzt zu dieser Wahl, aber wenn er halt eben sagt, mit Liberalismus bekämpfen und so, wir haben das hier bei uns in den Kommentaren auch hin und wieder mal, ne? Also der Teil der AfD, der da mit den Identitären liebäugelt, der hat das auf jeden Fall als Ziel, Liberalismus zu bekämpfen, weil das ist bei den Identitären Usos, das ist deren Hauptfeindbild. Komisches Feindbild. Wir haben einen Fehler gemacht, den wir aufarbeiten. Wenn aber der Versuch unternommen wird, diesen Fehler zu instrumentalisieren, um uns auch in anderen Fragen mundtot zu machen, dann werden wir uns nicht einschüchtern lassen. Wir haben uns vorführen lassen, mein letzter Gedanke. Wir haben uns vorführen lassen von ganz rechts. Und nun wird von ganz links dasselbe versucht. Alles, was man schon immer an der FDP abgelehnt hat, kommt nun in einen Topf mit Erfurt, von Jamaika bis zur Klimapolitik. Und auch da darf sich niemand täuschen. Auch in polarisierten Zeiten werden wir weiter für Freiheit, Rechtsstaat, unser Verständnis von Marktwirtschaft und die politische Mitte unsere Stimmen erheben. Ja, mit Genderstern hat man letzte Woche auch gesehen. Also. Ja, man muss schon ein bisschen sich auskennen, wenn man dem Lindner zuhört, ne? So mit Erfurt und Jamaika und weiß nicht, was er da alles meint, ne? Muss man dann schon mal wissen. Ja, Jamaika halt eben, es gab ja diese Verhandlungen nach der Bundeswehr. Ja, ich kann mich da noch dran erinnern, ja, ja. Ich meine, nur setzt das so voraus, ne? Ja, das stimmt aber schon, was er sagt. Das wird denen ja ständig aufs Brot geschmiert, aber auch nicht von normalen Leuten irgendwo, sondern halt auch nur von diesen, ja, von den Grünen halt und von der CDU hin und wieder. Also im Endeffekt von genau den Leuten, die das damals gerne gemacht hätten und wo er ja ausgestiegen ist. Also, dass die das bescheuert finden, ist ja klar, ne? Also viel zum Thema Machterhalt. Christian Lindner, Partei- und Fraktionschef der Liberalen, ja, Fehler und Bedauern, das hat er in der vergangenen Woche häufiger schon wiederholt, aber bemerkenswert heute noch einmal ganz klar und deutlich. Ich entschuldige mich, sagte er im Namen der Freien Demokraten. Wir sind beschämt, weil wir der AfD ermöglicht haben, die Demokratie zu beschädigen. Das sagte Christian Lindner hier. Jetzt hören wir Katrin Göring-Eckardt für die Grünen. Die Fraktionsvorsitzende kommt aus Thüringen. Das heißt rote Khmer. Ach du, bitte diese grüne Neune. Zwischentöne, die Sie da gerade äußern. Das ging in Richtung der AfD, Nebel. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann. Ich konnte leider von dieser Stelle aus nicht hören, was dort gesagt wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man braucht nur vier Buchstaben, um eine klare demokratische Haltung klarzumachen. Nein. Nein sagt man zu Faschismus, nein sagt man zu Rechtsextremisten und nein sagt man zu Ihnen von der AfD, meine Damen und Herren. Ja, die ganze Zeit. Moment, ne? darf ich auch? Nein sage ich zu Gender Mainstreaming. Nein sage ich zu Intersektionalismus. Ja. Nein, sage ich zum Weltjudentum. Nein, Steuersenkung. Ist ja nicht. Nein, zum Weltjudentum halt geht vorbei, ne? Okay. Ja. Ja. Und nein sagt man auch, wenn man von der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Und ein solches klares Nein hätte es am letzten Mittwoch, und zwar sofort, gebraucht, als die AfD mit ihrem Schmierentheater und einem eigenen Kandidaten versucht hat, die Demokratie vorzuführen. Meine Damen und Herren von der AfD, das, was Sie dort versucht haben, ist misslungen. Sie haben weitergemacht, den Versuch, die Demokratie zu unterhöhlen, sie auszuhöhlen und sie am Schluss zu erschüttern. Das ist Ihnen misslungen und das ist gut so, weil die Demokratinnen und Demokraten gemeinsam gestanden haben, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen eines sagen, mit der Demokratie und mit dem Parlament zockt man nicht. Das ist kein Spiel. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir in diesem Land, in diesem gemeinsamen Land, nach dem Grauen des Nationalsozialismus, nach dem Kulturbruch der Nazis, nach dem furchtbaren Verlust der Menschlichkeit wieder ein demokratisches Gemeinwesen errichtet haben. Und wir arbeiten jeden Tag daran, diese Verfassung zu schützen, unsere Demokratie wetterfest zu machen gegen ihre Feinde, gegen die Feinde der Demokratie. Und wer die bewusst zerstören will, der liebt dieses Land nicht, der will dieses Land brennen sehen. Sie lieben dieses Land nicht, Sie wollen es brennen sehen. Und deswegen stehen die Demokratinnen und Demokraten hier gemeinsam. Hey, ich verstehe das nicht. Worte sind keine Gewalt, Katrin. Setz dich, bitte. Nein. Was soll das? Katrin, was machst du? Nein, da? Du willst es brennen sehen. Moment. Mein Nein sehen. Ist stärker als dein Nein, okay? Wenn ich sage Nein, hast du Ja zu sagen. Nein. Einmal mit Ja. Paritätsgesetz, grünes Frauenstatut, Intersektionalitätskram, der Crenshaw und dem ganzen Zeug. Ja, weißt du, so hier, wir wollen Demokratie hier stärken und das soll ja nicht irgendwo böse angeatmet werden hier, dann sonst fällt's um. Ist nicht so eine starke Demokratie, die ihr da habt, oder? Ja, die muss ja, das System muss ja noch geändert werden, OPEX. Das ist ja noch nicht passiert. Dafür sorgen ja Leute wie die Frau Göring hier. Und Leute nicht über Scheiße, wenn man nicht an der Macht ist. Und Leute nicht über die Lüge von Gender Pay Gap aufzuklären und ständig weitere andere feministische Mythen zu verbreiten. So, das hilft auf jeden Fall der Demokratie, genau. Das stärkt die, weil ja, es ist sehr realitätsnah. Oh, Alter, nee. Komm, Katrin, bitte, nein. Außerdem kann ich über die Sprache hinaus sowieso kein deutsches Kulturmerkmal erkennen. Ich weiß gar nicht, wovon die redet bei das Land lieben. Ja, alles muss ein Regenbogen sein, nur nicht die Politik, die muss einfach nur grün sein. Was du nicht verstehst, das macht die Katrin einfach mit Lautstärke mit. Und natürlich ist es sehr bedenklich, dass FDP und CDU in Thüringen wohl dachten, sie kämen damit irgendwie durch. Und wer heute in der Zeit liest, wie einzelne Abgeordnete der Landtags... Kämen damit durch? Die hätten mit eurer Partei, hätten die da zusammenarbeiten müssen. Sonst wäre überhaupt nichts passiert, damit durchgekommen. ...Fraktion das sehen, der muss erschüttert sein, auch darüber, dass es tatsächlich viele vorher gewusst haben. Und es ist für mich, Christian Lindner, Sie haben in den letzten Tagen versucht, sehr deutlich zu machen, wo Sie stehen. Und ich habe sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass Sie jetzt sagen, Sie wollen das auch aufarbeiten in Ihrer Partei. Das ist gut und das ist richtig. Aber zu sagen, das war... Alter Schwede, Aufarbeitung ist ja schon kommen. Bald gibt es das Wiesenthal-Zentrum dann für die Wahl von Thomas Kemmerich oder was? Da kann man dann Ausstellungen machen. Schon sind die Kemmerich-Unterlagenbehörde. Mit Zeitzeugen und allem, ja. Alter, eine Gedenkstätte Schwede, vielleicht auch. Ja, genau, meine ich, ja. So ein wo riesiger, hingeworfener Blumenstrauß aus Marmor und Bronze, weißt du? 12 Meter hoch in der Innenstadt von Erfurt. Wieso ist das relevant? Warum? Warum ist das relevant? Von Anfang an alles klar. Nein, ich habe es nicht verstanden. Es war am Anfang geschwurbelt. Und deswegen frage ich Sie auch ganz klar und deutlich, und wenn Sie es aufarbeiten, ist denn jetzt nationalliberal, wie Sie es auf Dreikönig gesagt haben? Ja, es ist alles klar, Frau Göring-Eckardt. Es war von Anfang an klar. Er hat gesagt, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen und Thomas Kemmerich redet jetzt mit den Grünen, ne, das sind deine Leute, mit der SPD und mit der CDU. Und wünschen ihm gute Nerven oder so, was vorhin schon hieß, das hat er gesagt. Und dann ist eure komische Medienriege da gekommen und hat gerufen, unser demokratischer Grundkonsens. Die 5. Kolonne des kulturmarxistischen Medienkomplexes. Wirklich heute noch eine Wurzel der FDP, ja oder nein? Und wenn Sie sagen nein, dann bin ich sehr froh, weil dann können wir gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten arbeiten. Und natürlich. Das geht mir die ganze Zeit schon auf den Sack. Der SPD-Typ hat auch gesagt, irgendwie, jemand habe seine Lektion gelernt. Und auch hier dieses von oben runter, so ist ja schön, wenn du weiter brav in Sack und Asche gehst und noch 14 Ave Maria betest, mag ich dir vielleicht glauben, dass du dich geändert hast. Aber mach bloß keinen Fehler. Wir gucken ganz genau hin und wenn du nur einmal zuckst, und was gegen uns sagst, werden wir die ganze Scheiße wieder rausholen und wieder anfangen. An der Stelle, an der wir gerade aufgehört haben. Klingt nicht sehr versöhnlich, finde ich. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja. Ist und bleibt, natürlich ist und bleibt es für mich nicht erträglich, dass die Thüringer CDU-Fraktion, so muss man es sagen, heute sich noch hinstellt und sagt, wir konnten das doch nicht wissen. Und so tun, als ob die AfD vielleicht von Ehrenmännern durchzocken werde in Thüringen. Nein, die AfD in Thüringen wird von Herrn Höcke angeführt, von einem Faschisten angeführt. Der Flügel wird beobachtet. Und das ist nichts mit Ehre. Das sind auch nicht die Freunde vom Feuerwehrverein, sondern das sind die, die Demokratie wirklich untergraben wollen und ausholen, meine Damen und Herren. Ja, so. Der klare Kompass, den wir erlebt haben am letzten Mittwoch, der kam von sehr vielen, aber zuallererst kam er von den Bürgerinnen und Bürgern, die auf die Straße gegangen sind, vor die Staatskanzlei, vor den Landtag in Thüringen. Ach komm, da waren 200, 300 Leute an verschiedenen Plätzen. Und das soll jetzt in irgendeiner Form, das waren die Typen, die immer zu einer Demo gehen, wenn irgendwas ist, was ihnen nicht passt. Das war die grüne Jugend und die Linksjugend und die SPD-Jugend. Die MLPD. Das ist so lächerlich zu behaupten, diese spontanen Häuflein hätten irgendeine Signifikanz in der politischen Diskussion. Es ist wirklich kaum zu ertragen, was die Frau redet. Ja, aber wenn man das nicht ernst nimmt und nicht als die große Meute da einen Widerstand betrachtet, dann können auch irgendwo so eine Pegida-Demo von so 30, 40 Leuten nicht als das größte Ding ever betrachtet werden. Also komm, man muss doch irgendwo schon das Feindbild aufrechterhalten. Der Republik auf die Straße gegangen sind. Das waren Gewerkschafterinnen, das waren Ärztinnen, das waren Polizistinnen, das waren Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und ich finde, darüber können wir Moment. Es waren aber auch die Antifaschistinnen und Antifaschisten werden in beiden Formen genannt, aber der Rest waren nur Frauen da, oder was? Gewerkschafterinnen, Ärztinnen. Ja, oder? Vor allen Dingen. Ich muss jetzt gerade dran denken, wie die Antifaschisten irgendwie verprügeln und die Ärzte den dann wieder flicken und die Polizei darauf wartet, dass sie ihn festnehmen können. Und Frau Göring-Eckardt jetzt sagt, da waren Ärzte und Polizisten. Auch andere. Es war ein Großteil der Medien. Es war ein Großteil der demokratischen Parteien hier in Berlin, die das deutlich gemacht haben. Und ich sage das ausdrücklich in Ihre Richtung, Herr Ziemiak. Ich war sehr froh über Ihr Statement. Ich war sehr froh über das Statement von Annegret Kramp-Karrenbauer, von Angela Merkel, von Herrn Kretschmer. Man könnte die Liste noch lang machen von Herrn Söder. Er ist hier erwähnt worden. Ich war sehr froh darüber. Das ist aber auch ein Auftrag für uns, weil es niemals einen Zweifel geben kann, dass jemals wieder eine Partei, die von einem Faschisten angeführt wird, Königsmacherin sein darf, nirgendwo, für keine Mehrheit, für gar nichts, meine Damen und Herren. Also jetzt haben sie ihn ausschließlich retten, ne? Weißt du was, ich bin dafür, dass man einfach so eine Faschismuskasse einführt im Bundestag. Das ist wie, wenn du im Englischunterricht Deutsch sprichst, da musst du so ein bisschen Geld reinlegen. So jedes Mal, wenn die das Wort sagen wollen, da müssen die da zahlen für. Kann doch nicht sein, dass sie die ganze Zeit alles mit Faschismus ankommen. Meine Fresse. OPEX hat gerade die Staatshaushaltskrise gelöst. Tada! Willst du Fascho sagen, musst du 10 Euro zahlen. So, wenn das Geld in der Kasse klingt, der Fascho von der Mauer springt oder so, keine Ahnung. Ich neue Hörer, dass sie so eine christliche Endzeit ja, ja. Rhetorik ja. drauf hatte. Ja, ja. Eben, ja. Guck dir doch bitte das Standbild an, das sagt auch eben. So die Merkel-Pose, aber so in der Metamorphose, so die letzte. Ja, das ist so zwischen Merkel und Mutter Maria. Was ich da höre, ist auf jeden Fall, vom deutschen Boden soll nie wieder Freiheit ausgehen. Ja, ja. Besser ist nicht. Ja. Abschluss. Bin ja Teil der Bürgerrechtsbewegung der DDR. Und deswegen. Komm, es stimmt auch einfach nicht. Deswegen ist es mir ganz persönlich nicht leicht gefallen, Verhandlungen mit der Linken in Thüringen zu führen vor der letzten Legislaturperiode. Ich will das ganz persönlich sagen. Ein Feigenblatt. Ja, und deswegen, konnte sie ja auch nicht mit dem Kemmerich sich mal hinsetzen, ne? Das ging nicht, weil der ist schlimmer als die Linke, oder wie? Ja, scheinbar. By the way, was ist schlimmer, Grüne oder Antifa? Das ist ein Unterschied, Gäste, ne? Grüne oder Antifa. Ey, beide, ich will nicht. Okay, wir sollten alle Antifa sein, Abel, du auch, komm. Nicht Antifa. Ich habe schon für mich nichts gescheitert. Ja. Weil das nur ging aus einem einzigen Grund. Weil sich die Linkspartei dort mit ihrer Vergangenheit als SED-Nachfolgepartei auseinandergesetzt hat. Ich sage Ihnen das und bitte Sie, es nachzulesen. Als jemand, der Bündnis 90 mitbegründet hat, als jemand, der für die Demokratie auf die Straße gegangen ist in der DDR. Und deswegen bitte ich Sie ganz herzlich, nicht Ihre Identität zu verraten. Das ist schwierig genug und das verstehe ich auch. Und ich sehe auch nicht, dass es eine Äquidistanz ist. Sie sagen ja immer, das ist ein Unterschied. Aber sich anzuschauen, was es bedeutet, in der politischen Situation in Ostdeutschland zu sagen, wir werden auf keinen Fall. Drei Punkte. Ich glaube, wenn man Demokratie will, dann geht es heute nicht mehr so einfach. Das ist meine herzliche Bitte. Ich bin 1989 auf die Straße gegangen für Freiheit und für Demokratie. Und das Großartige... Ja, Sie müssen doch genau wissen, wie das ist, so geschasst zu werden. Die Grünen sind doch auch so geschasst worden. Die sind doch auch irgendwie schlecht geredet, verlacht worden und was weiß ich nicht alles. Sie müssen doch genau wissen, wie ätzend das ist. Ja, aber es ist doch bei diesen Leuten nie so, dass sie es irgendwie mal denken, dass es da irgendeine Gleichheit gäbe. Sondern die sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Und es gibt keine falschen Taktiken, ne? Es gibt nur falsche Ziele. Ja, aber Chris, weißt du, wenn ich sage, ich habe mich mit etwas auseinandergesetzt und ich habe wirklich was verstanden draus und ich habe was gelernt, weißt du, dann müsste ich eine andere Antwort geben auf dieselbe Frage, so im Vergleich zu vorher. Das heißt, wenn ich jetzt Katrin hier fragen würde, Kommunismus ja oder nein, dann sollte sie mir sagen, nein, nie wieder. Wird sie das? Ich bezweifle es. Sorry, aber wie hast du dich denn bitte mit was auseinandergesetzt? So, natürlich hast du dich damit beschäftigt, aber das ist so das Mindestnotwendige, damit du sagen kannst, ja, ich habe mich mal damit auseinandergesetzt. Aber du bist immer noch in derselben Partei. So, du machst immer noch dasselbe. Komm. Tu mir nicht mehr. Sagen ist, dass wir alle gesehen haben, Demokratie braucht Haltung, sie braucht Überzeugung, dann ist sie wehrhaft. Das haben wir gemeinsam gemacht, die Demokratinnen und Demokraten in diesem Haus und in diesem Land. Darauf können wir stolz sein. Deswegen bin ich zuversichtlich, meine Damen und Herren, dass es gelingt, sie nicht zu denen zu machen, was sie gerne wollen, nämlich die Demokratie zu unterhöhlen. Sie ist stark, sie ist wehrhaft, unsere Verfassung steht und darauf können wir stolz sein. Vielen Dank. Nicht zu denen zu machen, die sie wollen, nämlich unsere Demokratie zu unterhöhlen. Zickzack, bester Punkt. Was? Sie ist wehrhaft. Ja. Deine Mutter ist wehrhaft. Deine Mutter ist eine Demokratin. Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, hat ihre Wurzeln in Thüringen. Und Aussprache. Und es liegt mir fern, sie abzuwürgen oder zu reglementieren. Aber die Geräusche, die Sie vor der Rede von Katrin Göring-Eckardt gemacht haben, deuten darauf hin, dass Sie einer Rednerin nicht den gleichen Respekt entgegenbringen wie einem Redner. Und das werde ich als Präsident immer. Ja, ja. Und der Wind. Jetzt hat er mal den Job da, da muss er nicht rumkacken. Really? Respect women! Women! Ich hab echt genug Anlässe, um so einen Spruch mal abzulassen. Das war die Klarstellung von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann in Richtung der AfD. Der Opfermann. Die er vor der Rede von Göring-Eckardt schon gemacht hat und sich dort in der AfD-Fraktion verbeten hatte, die Bemerkungen bzw. Geräusche zu machen. So, jetzt auch aus Thüringen. Tagret Schipanski für die Unionsfraktion spricht er. Eines CDU-Verbandes erhalte ich seit vergangenem Mittwoch viele Anfragen von Parteifreunden, Bürgerinnen und Bürgern. Ich möchte Sie an den Fragen und Antworten in den nächsten 5 Minuten gerne teilhaben lassen und freue mich, dass auch Gäste aus Thüringen dieser Debatte hier oben auf der Tribüne beiwohnen. Frage 1. Warum habe ich nach den Ereignissen vom 5. Februar von einem Tabubruch gesprochen? Wir haben an diesem Tag bei der Ministerpräsidentenwahl im 3. Wahlgang ein kalkuliertes Chaos erlebt, in dem die AfD die Hauptrolle spielte. Das taktische Verhalten der AfD hat gezeigt, dass sie es mit einem eigenen Kandidaten nicht ernst gemeint haben, sondern die bürgerlichen Parteien vorführen wollten. Bedauerlicherweise mit Erfolg. Es zeugt von mangelndem politischen Gespür, dass die Fraktionen von FDP und CDU im Thüringer Landtag in diese Falle getappt sind. Dass die FDP und die AfD als Steigbügelhalter akzeptierte, ist beschämend. Dafür hat sich Christian Lindner heute entschuldigt. Dieser Makel würde aber gleichfalls an der CDU Thüringen kleben, wäre sie in eine Regierung unter Kemmerich eingetreten. Zur Wahrheit gehört ferner, dass diese Situation auch deshalb zustande kommen konnte, weil die CDU in Thüringen die Wahlniederlage bei der letzten Landtagswahl nicht akzeptiert hat und nicht willens war, die von dem Wähler ihr übertragene Oppositionsrolle anzunehmen. Frage 2. War die Wahl Kemmerichs ein Fehler? Meines Erachtens hat die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag bei der Ministerpräsidentenwahl einen Fehler gemacht. Dieser Fehler ist aber nicht unwiderruflich, wenn man dazu steht, Verantwortung übernimmt und wenn sich die Möglichkeit bietet, diesen berichtigt. Das heißt natürlich nicht, den absurden Aufforderungen zu folgen, Ramelow proaktiv zu wählen. Übrigens war es auch ein Fehler, dass sich Bodo Ramelow ohne eine Mehrheit im Parlament hinter sich zu wissen der Wahl gestellt hat. Ein weiterer Fehler war zudem, dass Kemmerich die Wahl überhaupt angenommen hat. Frage 3. Bedurfte es in dieser Situation ein... Ja, also das ist ein Vortrag von Captain Hindsight, wie wir hier merken. Ich glaube, den skippe ich mal. Oder möchte ihm noch jemand weiter zuhören? Oh, der ist so langweilig. Ich will den anhören. Was heißt das, Mr. Hindsight? Ja, das ist ja rückblickend, als ich das angucke. Okay. Ja, im Nachhinein sind wir alle generell. Das hast du jetzt aber sehr hier... militaristisch ausgedrückt. Nein, sehr, sehr generell speziell spezifiziert. Herr Präsident, liebe Gäste auf der Besuchertribüne, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, auch werte Vertreter auf der Regierungsbank. Es ist gut, dass wir hier und heute über Thüringen reden. Über all das, was sich nach der demokratischen Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen abgespielt hat. Also darüber, wie diese demokratische Wahl von den meisten Medien und allen Parteien mit Ausnahme der AfD in den Schmutz gezogen wurde, auch von Teilen der FDP. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte vieles in diesem Land für möglich gehalten. Spätestens seit unserer Bundeskanzlerin 2015 gegen jedes Recht und Gesetz die Grenzen öffnete. Aber das, was nach der rechtmäßigen demokratischen Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich geschah, das hätte ich mir nun wirklich nicht vorstellen können. Und darum sage ich, werte Bundeskanzlerin, Ihr Verhalten und das vieler Ihrer Parteifreunde ist zutiefst beschämend. Sie haben vor aller Welt das Vertrauen in die deutsche Demokratie erschüttert. Und damit haben Sie dem Ansehen Deutschlands erheblichen Schaden zugefügt. Ja, da können Sie krakeelen. Die Wahrheit tut weh. Denn die Wahrheit ist, Sie und Sie, Sie haben Ihre parteipolitischen Interessen über den Parlamentarismus gestellt. Ja, das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Da wird einem frisch gewählten FDP-Ministerpräsidenten vom fernen Südafrika aus der Rücktritt empfohlen. Während eines Staatsbesuchs ordnet Bundeskanzlerin Merkel in Pretoria an, das muss rückgängig gemacht werden. Und das sind Zeichen von einer Bananenrepublik, muss ich Ihnen sagen. Und ich sage es Ihnen. Ja, das war schon ausgesprochen, doofer Spruch von der Merkel. Wir leben ja, ausgesprochen doofer Spruch. Wobei ich mir aber ziemlich sicher bin, dass sie wahrscheinlich das nicht als Bundeskanzlerin gesagt hat, sondern als CDU-Troller halt. Also Vorsitzende, so ja, ist sie da ja nicht mehr. Aber ja, ich denke auch, dass sie meinte, man muss ein anderes Ergebnis anstreben oder so. Richtig, sie hätte es anders ausdrücken sollen, aber auf der anderen Seite hat sie halt auch gar nicht die jetzt öffentliche Macht, sowas durchzusetzen. Also wir haben gesehen, sie kann das hinter den Türen sehr gut, aber sie hat ja jetzt nicht einen Hebel, mit dem eine Bundeskanzlerin sagen kann, nee, ich nehme diese Wahl nicht an. Ja, richtig, die hätten sich noch weigern können. Ja, ich meine, wenn das wirklich stimmt, dass sie quasi die FDP zum Umschubsen gebracht haben mit irgendwie den Drohungen aus sämtlichen Koalitionen auszusteigen, also jetzt in den Ländern, wo die CDU mit der FDP zusammen regiert, dann... Ja gut, dafür haben wir halt bisher keinerlei Beweise, ja. Hundertprozentige Bestätigung. Das ist ja fußt ja irgendwie auf einem Insider-Gespräch. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Das meine ich ja mit öffentlich. Also, dass sie die Macht hat, das rückgängig zu machen, daran zweifle ich nicht. Aber sie ist halt ihre Funktion als Bundeskanzlerin ist nicht diese Macht, sondern ihr Netzwerk. Deswegen halte ich, ist eine dumme Aussage, aber das ist so ein bisschen wie das Jagen vom Gauland, finde ich. Also man weiß ganz genau, was er gesagt hat, man interpretiert aber das rein, was man hören will. Längst in einer Republik, in der ein paar rapide an Vertrauen und Einfluss verlierende Parteien sich mit allen Mitteln, auch mit unlauteren, an die Macht klammern. Denn was wir in Thüringen erlebt haben, war die Kriegserklärung des Altparteienstaates an den Parlamentarismus. Bisher war es ein untrügliches Kennzeichen für Diktaturen, wenn Wahlen für nichtig erklärt wurden, deren Ausgang den Herrschenden nicht genehm war. Seit dieser Woche wissen wir, hier wollen massive Kräfte, dass letztlich nicht mehr Wähler und Parlamente entscheiden. Diese Herrschaften und ihre medialen Steigbügelhalter reden gerne und viel von Demokratie. Aber wenn die Demokratie zu Ergebnissen führt, die ihnen nicht in den Kram passen, dann pfeifen sie auf den Wert der demokratischen Selbstbestimmung. Dann treten sie den Parlamentarismus mit Füßen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin in der DDR aufgewachsen und war alt genug zu begreifen, wie sich ein System hinter einer demokratischen Fassade einrichtet. Angela Merkel ist wie ich selbst ein Kind der DDR. Und dennoch agiert sie immer stärker im Stil einer Staatsratsvorsitzenden als einer Kanzlerin. Nach alter SED- und FDJ-Schule annulliert sie nicht nur eine Ministerpräsidentenwahl. Nein, sie zerstört das Fundament unserer Demokratie, die freie Meinungsäußerung. Nur weil ihr Ostbeauftragter Hirte dem FDP-Kandidaten Kemmerich zur unerwünschten Wahl gratulierte, wurde er entlassen. Und genau so entsteht ein Klima der Angst und des Hasses. Angst davor, das Falsche zu sagen. Angst davor, die Falschen zu wählen. Und der Hass auf den vermeintlichen Gegner. Meine Damen und Herren, mit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten sind Herrn Kemmerich und seiner gesamten Familie Tag und Nacht auf Polizeischutz angewiesen. Warum wohl? Gegen ein System, das solche Ängste schürt und instrumentalisiert, sind die DDR-Bürger 1989 auf die Straße gegangen. Aber sie haben sich für die Freiheit nicht erkämpft, um die nun wieder zu verlieren, weil die Altparteien um ihre Existenz fürchten. Meine Damen und Herren, zur Demokratie gehört die Fähigkeit zum Kompromiss und die Bereitschaft und die Kraft, Niederlagen einstecken und anerkennen zu können. Diese Eigenschaften kann ich weder bei der Bundeskanzlerin noch bei weiten Teilen der CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und den Medien erkennen. In diesem Sinne waren die Ereignisse in Thüringen keine Schande, wie die Bild-Zeitung urteilte, und auch kein weiterer Schritt zur Unkultur, wie die Zeit schrieb. Es ist unverantwortlich, den Menschen einen solchen Unsinn auch noch einreden zu wollen. Thüringen war ein Fanal. Die Ereignisse offenbarten den fragilen Zustand unserer Demokratie. Sie haben uns gezeigt, wie leichtfertig CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und Teile der Medien unsere Freiheit und Demokratie aufs Spiel setzen. Sie werfen uns vor, wir sind fragil, die Merkel hat alles im Griff. Ich sage, wieso fragil, die Merkel hat das alles im Griff. Sehr stabil ist das. Aber in Wirklichkeit tun Sie es selbst. Ich plädiere eindringlich dafür, dass wir uns zu einem fairen politischen Diskurs zurückkehren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tino Chrupalla war das für die AfD. Chrupalla. Das hört sich aber nicht arg deutsch an. Auch Bundessprecher genannt. Und jetzt hören wir hier als nächste Rednerin aus den Reihen der Sozialdemokraten Elisabeth Kaiser. Auch sie kommt aus Thüringen. Oh nein. Was ich mich, Kaiser hört sich schon viel deutscher an wie Chrupalla. Was ich mich jetzt hier immer wieder frage, ist, aus was besteht eigentlich die Demokratie in Deutschland? Besteht die aus hochzerbrechlichem, mundgeblasenem Kristallglas mit niedriger Wandstärke? Oder ist die mit Nitroglycerin gefüllt? Warum vertrauen wir nicht einfach mal darauf, dass unsere Regeln schon was aushalten? Sondern müssen jetzt ständig irgendwo, sobald auch nur einer irgendwie an was lang schrammt, muss sofort irgendwie da. Schramm, oh. Julia Schramm. Oh nein. Rumschrammen. By the way, der Chrupalla hat dem Volkslehrer ein Interview gegeben. Der Volkslehrer. Oh je. Der wurde genau. später wegen Volksverhetzung verurteilt. Aber hier Maß zu... Glaube ich, also hatte ich gelesen. Aber Maß hier zu deiner Frage. Hier, ich würde vorschlagen, dass man so einen Zustand im Land bemisst an dem Zustand vom Militär des Landes. Und das ist eine gute Metrik, um Quatsch zu machen. Und hier, da sehen vielleicht die Zuschauer das nicht, aber unten die Zeile. So, von der Leyen im Zuge beachtlicher Bundeswehrmodernisierung auch Fehler. So, das ist im Endeffekt wie auch der Start vom Bundestag auch. So, alle wollen modernisieren, aber da gibt es auch Fehler. Ja, so sieht's aus. Im Dezember 2019. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als ich am 5. Februar in Straßburg zur deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung eintraf, da wusste ich noch nicht, welch traurige internationale Berühmtheit mein Heimatland Thüringen an diesem Tag erlangen würde. Oh, CDU oh Gott, und FDP haben das ist wie eine Mischung aus einem fucking Hipster-Artikel, als ich neulich auf dem schwarzen Ledersofa in meiner Lieblingsbar saß und dem scheiß Pathos, das wir jetzt schon 15 Mal gehört haben. Was hast du für einen Jahrestag rausgesucht? Wir hatten schon irgendwas mit Weimar, irgendwas mit Auschwitz. Was bringst du jetzt? Ja, vor allen Dingen... Ja, dieses Frankreich-Ding, was jetzt kommt, das ist einfach zu gut. Gemeinsamen demokratischen Konsens verlassen und mit den Stimmen der AfD einen Ministerpräsidenten gewählt. Der Schlag, den dieses verantwortungslose Verhalten... Und gemeinsam den demokratischen Konsens verlassen. Gemeinsam. Aber ja, die Mehrheit hat den demokratischen Konsens verlassen. Halten der beiden Thüringer Landtagsfraktionen unserer Demokratie versetzte, der war auch in Frankreich schmerzlich zu spüren. Wie sollten wir unseren französischen Freunden erklären, was gerade in Deutschland passiert ist? Geil, oder? Aber am besten auf Französisch, damit die es verstehen. Dachte ich jetzt auch gerade. Ich meine, das ist Gelbwesten Front National Frankreich. Die verstehen das schon. Lasst euch lieber mal Thüringen avec moi. Lasst euch lieber mal von denen erklären, wie das mit dem Laizismus funktioniert und was mit Charlie Hebdo ist und so. Lasst euch das mal erklären von denen. Aber als demokratische Parlamentarier bestärkten wir in Straßburg unser gemeinsames Ziel, dass es keine Zusammenarbeit mit Antidemokraten und Faschisten geben darf. Und auch keine Tolerierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Thüringen hat erschreckend gezeigt, welche Gefahr für unsere Demokratie mit der AfD in die Parlamente eingezogen ist. Jetzt müssen wir den Schaden begrenzen. Für uns als SPD ist klar, dass der sofortige Rücktritt von Thomas Kemmerich als Ministerpräsident unumgänglich war und Neuwahlen das Gebot der Stunde sind. Die Thüringer SPD fürchtet sich nicht vor einer Neuwahl, denn hier geht es um unsere Demokratie, um unsere Werte und um Haltung. Und die scheinen CDU und FDP in Thüringen verloren zu haben. Und verloren ist damit auch die Basis einer Zusammenarbeit mit den beiden Parteien. Sie braucht neue Legitimation. Das eigentlich Besorgniserregende ist, dass bei FDP und CDU in Thüringen nicht wirklich ein Einsehen über die Unsäglichkeit ihres Verhaltens herrscht. Ein Liberaler lässt sich mit Hilfe der AfD wählen. Die CDU unterstützt das. Und was geschieht? Die er hat sich dann entschuldigt, verdammte Axt. Das sei eben Demokratie. Die CDU spricht von Stärkung der bürgerlichen Mitte. Und nur nach Intervention aus Berlin wird beigedreht. Aber die Haltung der Thüringer FDP und CDU ist nach wie vor die gleiche. Bis heute keine offizielle Verlautbarung aus den Erfurter Parteizentralen zu den Geschehnissen am letzten Mittwoch. Keine Entschuldigung, keine Klarstellung, nichts. Beschämend nenne ich das. Keine Entschuldigung. Tut uns leid, dass wir existieren, dass wir es gewagt haben. Keine Entschuldigung. Ich muss mal fragen, vorher, wie wir es machen sollen. Ist leider auch, dass bereits viele und vielen Thüringer Kommunalparlamenten eine aktive Zusammenarbeit zwischen AfD, CDU und FDP herrscht. Unter dem Deckmantel von Sachfragen ist das gelebte Realität. Besorgniserregend dabei ist aber, dass es auch richtig so. Politisch gut informierte Menschen fragen, warum es denn eigentlich so dramatisch sei, dass Thomas Kemmerich mit den Tarnung, als Tarnung haben die sich, sind die so perfide, dass sie darüber entschlossen, dass sie einen Entschluss darüber herbeigeführt haben, das Klärwerk zu modernisieren oder so. Und da haben sie perfide, haben sie das auch über ihre Zusammenarbeit drüber gestülpt, nur um den im Bundestag und in den Landtagen eins auszuwischen. Ja. Gott, wie geiles Hirngespinst. Ja, genau. Das ist, du machst einen Antrag für ein neues Klärwerk oder für einen Fußgängerüberweg vor der Grundschule oder so. Und dann packen die einfach ihren eigenen Bauantrag für das KZ da mit dran. Und dann ist Faschismus. Muss man wissen. Genau. Stimmen der AfD gewählt worden ist. Und hier zeigt sich die eigentlich große Gefahr für unsere Demokratie. Nämlich das Missverständnis von demokratisch gewählten Parteien und demokratischen Parteien. Nur weil eine Partei per Wahl demokratisch legitimiert ist, ist sie in ihren Werten und Prinzipien noch lange nicht demokratisch. Ja, siehe die Grünen, siehe die Linken, siehe weite Teile von euch. Also. Ich nenne mal drei Gründe, nur drei, warum die AfD eine demokratiefeindliche Partei ist. Sie nutzt demokratische Verfahren, um Chaos in Parlamenten zu stiften und untergräbt so die Bedeutung der repräsentativen Demokratie. Und sagen die Leute, die ein Paritätsgesetz haben wollen. Die Souveränität des Volkes. Jüngstes infames Beispiel ist Thüringen, wo die AfD ihren eigenen Kandidaten mit der Aufstellung zur Ministerpräsidentenwahl zur Schachfigur machte, ohne ihn ernsthaft wählen zu wollen. Und der AfD ist es dabei völlig egal, dass sie mit ihren Manövern demokratische Verfahren ad absurdum führt. Und zweitens wird die AfD von Menschen geführt, die unsere bestehende Demokratie abschaffen möchten. Björn Höcke wie auch andere führende AfD-Mitglieder stellen die deutsche Erinnerungskultur zum Holocaust in Frage. Sie relativieren regelmäßig die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Und im Bundestag reden Abgeordnete davon von Säuberung und Umvolkung. Die AfD spricht davon, das bestehende System abzuschaffen. Aber was heißt das denn anderes, als unsere Demokratie abschaffen zu wollen? Und drittens gehören zahlreiche Mitglieder der AfD rechtsextremen Gruppierungen an oder pflegen Kontakte zu entsprechenden Netzwerken. Jüngstes Beispiel der AfD-Fraktionschef in Arnstadt. Und Höcke selbst schreibt für Publikationen der Neuen Rechten. Und all das zeigt uns doch, dass die AfD eben keine demokratische Partei ist. Denn Demokratie bedeutet auch die Macht der Mehrheit bei gleichzeitigem Schutz von Minderheiten. Die AfD... Wait, what? Moment. Demokratie bedeutet, und das ist fast in jedem Gesetz festgelegt, dass niemand bevorzugt oder benachteiligt werden darf. Das ist Demokratie. Was willst du hier mit Minderheitenschutz? Hallo, geh weg damit, du. Nein, das ist nicht Demokratie. Das ist nicht. Progressive Politik. Ja, aber dann kann die hier nicht Wortklauberei machen, denn das ist nicht, wie hier das alles aufgebaut ist. Nein, Meinungsfreiheit heißt doch zuallererst, dass man da widersprechen kann, okay? Dass man Nein sagen kann. Und das ist ja genau das, was wir hier gesehen haben. Es hieß ja jetzt, Nein sagen ist okay, aber jetzt Nein sagen ist nicht okay. Sei doch still, Alter. Oh. Gleichgesinnter, bei Ausschluss Andersdenkender. Und deshalb sollte jeder und jeder genau überlegen, wem man Macht verleiht, wenn man die AfD wählt. Hier trägt jeder Verantwortung. Und all den Menschen. Gibt es noch einen Höhepunkt jetzt bei ihr oder müssen wir uns diese Oberstufenlyrik wirklich bis zum Ende anhören? Doch, ich will sie haben. Menschen, die zweifeln, die möchte ich sagen, ja, Demokratie, das Aushandeln von Lösungen und Vermitteln zwischen Interessen, das ist anstrengend. Aber unsere Demokratie muss uns den allergrößten Mühen wert sein. Sie ist doch die einzige Staat. Ich habe nicht die Mühe, mit dem Kemmerich zu reden. Die Mühe nicht. Da muss man nur vollschreien. Ja, Demokratie ist das, wenn es der Staat macht, ja. Demokratie ist, wenn es... eine abdriftende linke Politik ist. Ja. Wenn es nach Kakao schmeckt. Demokratie ist nur, wenn es der Staat macht, ist auf jeden Fall gut. Ja, den merke ich mir. Demokratie ist nur, wenn der Staat es macht, ja. Ich würde gern meine Kiste hier mit dem Geld, was man da als Strafe zahlen muss, wenn man die Worte sagt, da von Faschismus noch erweitern um Demokratie. Denn die sagen Demokratie in jedem Beitrag. Ich verstehe nicht mehr, was Demokratie sein soll. Das macht keinen Sinn mehr für mich. Deswegen. Demokratie kommt von Demos. Demos heißt Abschaum. Das ist die Herrschaft des Abschaums. Was bedeutet dann Krati? Das ist gratis, ne? Kostenlos, ja. Super. Ja, genau. In den Müll kommst du von alleine. Staatsform, bei dem jeder Einzelne die größtmögliche Freiheit hat beim Schutz seiner eigenen Rechte. Und wir sind gewählt, um sachlich und politisch zu streiten, um schließlich eine breite Mehrheit für die beste Lösung zu finden. Das ist die Aufgabe von Demokratinnen und Demokraten. Dafür kämpfen wir jeden Tag. Eine breite Mehrheit. Da will ich dann an zwei politische Ereignisse erinnern. Bankenrettung und Flüchtlingskrise. Glaubt ihr, dass es dafür eine politische Mehrheit gab in Deutschland? Ja oder nein? Oh Gott. Aber ja, läuft. Ist halt nicht immer so wichtig mit den Mehrheiten, meine Güte. Und Kratie bedeutet übrigens Gewalt, Macht oder Herrschaft. Läuft, das aber klingt nach Patriarchat. Ja. Guck mal, Saarland, warte. Syrer bereits Zeit und Nacht für Drogen haben die im Körperverletzung gehabt. Ja. Elisabeth Kaiser aus Thüringen sprach hier für die SPD-Fraktion in dieser Aktuellen Stunde, die ja beantragt worden ist von der Linksfraktion, und für die Linke spricht jetzt deren parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte. Sehr geehrter Herr Präsident, Kollege Ziemiak, ich habe das versucht in der Kürze noch mal zu recherchieren mit dem Tweet, den Sie hier zitiert haben. Das war nicht der Bundesverband oder unser Jugendverband, das war eine Ortsgruppe des Jugendverbandes. So viel dazu. Und ich will Ihnen mal sagen, in dieser Logik, Sie in Ihrer Partei, Sie haben ja einen Arbeitskreis kritische Rechtsradikale genannt, Werteunion. Ich sage auch nicht, dass das, was die sagen und twittern, die Meinung von Paul Ziemiak, der Bundeskanzlerin oder Ihrer Fraktion ist. Fake News, was Sie hier vermeiden. Um das mal hier gleich vorweg zu sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Was ist die historische Zäsur in Thüringen? Deutschen Konservativen unter den Bürgerlichen eine Erkenntnis gleich vorweg. Ja, Stichwort Werteunion. Ne? Also ich musste mich da gerade an die Maaßen-Geschichte erinnern, was ja auch so ein Nullding war, aber wo die ganze Nation in Aufruhr war, beziehungsweise die Medienleute und die linken Parteien mit von wegen, er hat gesagt, das Video zeigt gar nicht das, was wir sagen. Und er hat gesagt, es gibt wahrscheinlich gar keine Hetzjagden. Er muss gehen, Nazi. Und das ist aber auch schon ganz schön frech, dass das jemand von der Linken sagt, weil die haben doch eine kommunistische Plattform, oder? Ja. Und zu behaupten, das sei nur eine Ortsgruppe oder Jugendgruppe gewesen, ist halt auch Blödsinn, wenn man Leute wie Julia Schramm auf der Liste hat, die das schon vor Jahren gemacht haben. Die Frau arbeitet. Bomber Herre ist feuerfrei. Ja, nur zur Erinnerung, Frau Schramm arbeitet ja jetzt scheinbar im Bundestag, und zwar für niemand Geringeres als den, ich habe seinen Namen gerade vergessen, aber ich glaube, der Mann ist Fraktionsvorsitzender sogar bei den. Ja, aber also Bartsch, man kann nicht behaupten. Bartsch? Ja, Bartsch, glaube ich. Man kann aber auch nicht behaupten, dass das, also der Balken und der Splitter im Auge sind hier wieder mal das Thema. Ich kann ja nicht eine Partei angehen, weil die einen extremen Flügel hat, während ich bei mir Leute von der kommunistischen Plattform sitzen. Ja, entweder geht beides oder nichts. Also, ja, aber Leute, aber ihr wisst doch, wie das ist. Ihr wisst doch, wie es ist. Keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Ja, das stimmt. Weg zusammen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist die historische Zäsur in Thüringen gewesen? Die historische Zäsur in Thüringen ist folgende gewesen. Nach den Verheerungen des Faschismus und im Zweiten Weltkrieg, nach 1945 gab es unter den deutschen Konservativen, unter den Bürgerlichen eine Erkenntnis, nämlich nie wieder mit Nazis zu kooperieren. Das war der Common Sense in diesem Ja, Kreisen. Und fucking nach 1989, 90 gab es den Konsens, nie wieder kommunistische Experimente auf unserem Boden. Was verstehst du daran nicht? Wissend, dass es in der Weimarer Republik anders gewesen ist, wo relevante Teile der Konservativen Hitler an die Macht verholfen haben. Das ist die historische Zäsur und sie ist schlimm genug. Ein paar grundsätzliche Anmerkungen will ich mal machen. Ich hatte ja eben bei Ihnen, Kollege Ziemiak oder Kollege Schipanski, fingen Sie an, ich dachte, okay, es ist irgendwas begriffen worden. Es hat sich irgendetwas bei Ihnen gewendet, das hielt aber leider nur die ersten 10 Sätze. Deswegen will ich folgende historische Anmerkung machen, weil wir sonst nicht verstehen können, worüber wir reden. Erstens, ja, in der Tat, meine Partei, die Linke, ist die Rechtsnachfolgepartei der SED. Das haben wir auch nie verschwiegen, das steht auf der Homepage. Darüber haben wir uns gestritten und gerungen in der Partei. Und wir haben vor allem, und das ist die entscheidende Frage, das unterscheidet uns wie viele tausend andere Sachen fundamental von Ihnen, von den Rechtsextremen. Wir haben daraus nämlich eine Schlussfolgerung gezogen, die heißt, nie wieder Sozialismus ohne demokratischen Rechtsstaat. Das ist unsere Schlussfolgerung, die meine... Du hattest mich fast in deinem Wahlkreis gehabt. Ich habe fast für dich abgestimmt. Weißt du, so nie wieder Sozialismus, aber... So, nein. Es sei denn, die Zivilgesellschaft, also 300 Leute vor dem Rathaus, wollen das so. Ja, das ist wie Anarchofaschismus, was er gerade erzählt hat. Ich will das nicht. Selbst wenn das jemand will, das funktioniert nicht. Das ist doch genau der Sinn hinter nie wieder, oder? Du kannst nicht sagen nie wieder, außer wenn man es nochmal macht. Ist halt Politik des Neides. Sag halt niemals nie, hat damals schon John Connery gesagt. Ja, aber mir wurde hier gerade gesagt, ich soll Nein sagen dürfen. Nein heißt Nein. Ja, genau. Nein ist ja auch, das hat nur 4 Buchstaben und ist deshalb eine ganz tolle Abwehr gegen den Faschismus. Es ist 2020, Nein muss erwachsen werden, ja, also komm. Eine gesamte Partei daraus gezogen hat. Genau so. Und deswegen, Kollege Ziemiak, weil Sie aufregen, deswegen stimmen wir hier auch grundsätzlich keinen Einschränkungen von Bürgerrechten zu. Das ist nämlich auch eine Lehre aus der Geschichte. Jetzt will ich aber nochmal... Mietendeckel. Hallo, Mietendeckel. Das sind Grundrechte. Hallo, Ebel. Grundrecht auf Wohnen. Aber ja, Chris, positive Rechte. Es gibt da negative Rechte. Habe ich was anderes? Habe ich Quoten, soziale Gerechtigkeit, Quoten. Grundrecht auf die Sachen anderer Leute. Das ist einfach nur. Ja. Wie viel von dem Gulag, den jemand anders gebaut hat, gehört dir, ha? Ja, überleg mal, während du schaufelst. Weil du musst halt wissen, es gibt gar nicht das Recht, dass du dir Geld verdienst und dann ein Eigentum erwirbst. Das Recht hast du gar nicht. Du brauchst von denen das Recht, das einfach so zu kriegen. Weißt du was? Der größte Kulacke ist immer noch der Staat. Also komm. Geschichte und Ihnen sagen, weil Sie ja eben über SED, DDR und so weiter geredet haben. Ich darf mal daran erinnern. Weil da reden Sie gar nicht, das verschweigen Sie einfach, dass die CDU Deutschland sich 1990 mit der CDU der DDR vereinigt hat. Selbes gilt übrigens für die FDP mit der LDPD. Man muss da einfach mal dran erinnern. Und vielleicht auch für die Jüngeren will ich das nochmal sagen, die CDU der DDR war keine Oppositionspartei oder gar eine Widerstandsgruppe, sondern sie war Teil der DDR-Regierung und fand alles richtig, was die DDR-Regierung gemacht hat, inklusive Mauerbau. Daran muss man mal erinnern. Und Ihre Bigotterie stinkt zum Himmel in dieser Frage. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat zu der Partei, mit der Sie sich vereinigt haben, kurz und knapp gesagt, das ist die Konrad-Adenauer-Stiftung, nicht das Neue Deutschland, hat sie ganz kurz gesagt, die CDU der DDR war das Hilfsorgan der SED. Und deswegen finde ich das schon relativ schräg. Der Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, Rainer Haselhoff, war bereits ein Jahr vor meiner Geburt in Osnabrück in Niedersachsen bereits Mitglied der Ost-CDU. Ich möchte daran erinnern. Henry Wurm, heute für Ihre Partei, Kollege Ziemiak, der Vizepräsident des Thüringer Landtages, war von 1982 bis 1989 Mitglied der SED. Das ist ja kein Problem, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber Sie verlieren darüber kein Wort und stellen sich hier als moralischer Richter hin. Das lassen wir Ihnen nicht mehr durchgehen. Damit muss Schluss sein. Nee, Gulag stellen sich auch das moralische Richter über Leute, die bei der Linken sind. Es funktioniert andersrum. Ja. Sag nochmal. Gulags stellen sich als moralische Richter über die Linke. Das klang gerade so, als würde Chris dann gerade einfach nochmal hier. Abel, du wolltest gerade was sagen, dann sag nochmal, komm, versuch, komm. Und dann, jetzt hast du es gesagt, jetzt kommst du ins Gulag. So. Sag einmal richtig. Sprich bitte deutlich ins Mikrofon. Das macht und wir könnten auch mal über die Vergangenheit der Bundesrepublik nachdenken. Seit 1949, ich finde, da muss man mal wieder dran erinnern, 26 Bundesminister, ein Kanzler, die früher in der NSDAP, in der SS oder der SA gewesen sind. Man muss da doch mal dran erinnern. Vielleicht brauchen Sie mal dringend, so wie unsere Partei, wir haben das, eine historische Kommission, die sich mal mit Ihrer Geschichte einmal kritisch in Ihrem Leben auseinandersetzt. Fun Fact, die einzige Partei ohne Nazi-Kader ist die AfD. Aber ja. Abel ist nicht lustig. Ja, aber ist es doch irre wieder. Hier steht doch irgendwie Aussprache über die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Und ich höre ständig nur, ihr seid Faschisten, ihr seid das, ihr seid Kommunisten, ihr seid, also es geht wie immer überhaupt nicht ums Thema und schon gar nicht darum, wie man unser Land weiterbringt. Das ist so ein bisschen immer das. Wenn wir uns sowas angucken, ist das immer nur so Worthülsenzeug, Worthülsensalat, aber dass wirklich mal was passieren würde oder sich was bessern würde durch die Anwesenheit dieser Herrschaften in diesem Gebäude. Das würde ich gern sehen. Eine ganze Stunde lang waren das ad hominem, non sequitur und mit dem Finger auf andere zeigen, so tu quoques, weißt du, so. Und falsche Schotten waren auch dabei. Und noch Strohmänner im Publikum, ja. Aber keine Stahlmänner. Die falschen Schotten werden uns auf jeden Fall umfolgen. Ja. Aber hallo. Ja, aber wenn es ein falscher Schotte ist, ist es dann überhaupt Umvolkung? Ja, aber das auch das mit dem Begriff von der Umvolkung. Wenn du die Geburtenrate anguckst, können wir auch in 50 Jahren uns vielleicht endlich mal darüber unterhalten. Irgendwann müssen wir das, dass wir in unserem Land es nicht schaffen, dass Frauen halt zwei Kinder haben mit der Replacement Rate. Das wird irgendwann werden uns die Migranten ausgehen, die hierher kommen wollen, und dann ist scheiße. Hey, weil wir keinen Staat haben, der in der Lage ist, sich selber zu reproduzieren. Und die tun es übertrieben ausdrücken und zum Teil sind da auch völkische Leute mit dabei, aber generell ist Geburtenrate halt auch ein Thema. Also Abel, das ist voll einfach. Wenn du Einwanderer brauchst in ein Land, gehst du einfach kurz aus dem Land raus und dann wieder rein. Fertig. Wir generieren Einwanderer. Wir degenerieren. Wir regenerieren. Immer zur Verharmlosung von Faschismus und Massenmord. Das ist auf jeden Fall richtig. Und ich will auch noch mal eins deutlich sagen. Egon Bahr und Reinhard Höppner haben zu diesem Vergleich von DDR und Nationalsozialismus Folgendes gesagt. Egon Bahr und Reinhard Höppner. Die Unterschiede zwischen den Bergen von Leichen, die das Dritte Reich hinterlassen hatte, und den Bergen von Akten der Stasi wurden und werden vermischt. Darüber sollte man hin und wieder mal nachdenken, bei aller notwendigen Schärfe. Mit der Alter Schwede, damit ignoriert er halt mal vollkommen, dass die DDR nur eine Sprechpuppe war, in dessen Arsch eine sowjetische Hand gesteckt hat. Und da finden wir Leichenberge noch und nöcher. Also wenn du aufrechnen willst hier, dann können wir anfangen. Das ist so kindisch, das hat überhaupt nichts mit dem Sinn eines Parlaments zu tun. Ihr seid doof. Nein, ihr. Deine Mutter stinkt. Es gibt, gerade, kindisch. Es gibt gerade aktuell Länder, die immer noch sozialistische Terrorherrschaft haben. Okay, immer noch, jetzt gerade aktuell. Kein einziges Land mehr hat nationalsozialistische Terrorherrschaft. Ja, aber der Witz ist ja auch noch, diesen Machthabern gratulieren die Herrschaften von der Linken ja auch regelmäßig. Die Kipping, als Fidel gestorben ist, ja, ein großer Führer gegen den Kapitalismus geht von uns oder sowas. Die Leute tragen ihre Che Guevara-T-Shirts, die Leute feiern diverse Maduros und was weiß ich wen und geloben ihre Solidarität. Aber sie haben nichts mehr mit den Kommunisten von früher zu tun. Und schon gar nichts mit den Sowjetkommunisten. Nein, nein. Nur noch demokratisch jetzt, ja. Im Chat hat jemand da eine sehr provokative Frage gestellt. Was ist denn, und ich bitte das jetzt niemanden rauszuschneiden und irgendwo hin zu posten, was ist denn, wenn jemand mit demokratischen Mitteln den Nationalsozialismus zurückholen will? Ist das dann besser, wenn er das mit demokratischen Mitteln tun will? So wie du uns eben erzählt hast, dass du mit demokratischen Mitteln den Sozialismus willst. Ja, wieso? Das behaupten sie ja die ganze Zeit, dass sie das machen wollen würden. Also, dass sie mit den demokratischen Ja, aber wo Mitteln... ist dann wieder der Unterschied? Weißt der Unterschied genau. ist der keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Ist der Unterschied. Lass mal demokratisch abstimmen, ob wir demokratisch abstimmen sollten. Aber rein theoretisch, wenn wir jetzt 4D-Schach ranziehen würden, ist der beste Weg, steht Kommunisten das D loszuwerden... für Demokratie, oder? Nein, ist der beste Weg, Kommunisten loszuwerden, für die Linke zu stimmen, weil die Politik machen werden, wo viele Menschen verhungern werden. Und die werden wieder Säuberungen einführen, weil es halt Kommunisten so machen. Eben hast du damit gesagt, wir sollen mehr Kinder haben. Jetzt sollen wir alle verhungern. Das passt gesäubert. Nicht zusammen. Nein, ich meine nur, 4D-Schachtechnisch ist der Weg, die am schnellsten die Kommunisten zu dezimieren, für die Linke zu stimmen. Also, nein, am schnellsten. Also, ich mache hier auf jeden Fall keine Weltraumaffen-Fußballmannschaft auf oder so. Der Ebel, der schießt nur den Ball beim Gegner ins Tor und sagt dann, ja, wieso? Ich wollte, dass wir einen neuen Abstoß machen können, hier irgendwie vom Mittelkreis, damit wir schneller ein Tor schießen, vielleicht. Ja, Ebel, nur weil das natürliche Selektion heißt, heißt es nicht, dass sie gut ist, okay? So, komm, bitte. Nur weil sie natürlich ist. Ja, und man muss auch noch dazu sagen, zu dem Ding, was bringt das, und wollen die Leute ja nur sagen, dass die anderen doof sind. Das hat ja nicht umsonst mit der Frau Mohammed Ali angefangen, von den Linken, weil die haben das ja beantragt. Also, dass das jetzt hier, dass sie sich da jetzt nicht in die Suppe spucken lassen, mit wir sind die Guten und ihr seid die Bösen, das ist ja klar, ne? Also. Seitig. Unterstellungen machen. In diesem Sinne wäre es doch jetzt mal, Sie haben ja gerade innerparteilich ein paar Dinge zu klären, ist so mein Eindruck. Wenn Sie schon dabei sind, gehen Sie doch auch mal eine Runde in sich. Und eins ist schon relativ bizarr mit Blick auf Thüringen. Ausgerechnet die, die die Hütte angezündet haben, machen im Minutentakt kluge Ratschläge an andere. Das ist so daneben und so aus der Zeit gefallen. Ich glaube, es ist jetzt Zeit zur Umkehr. Und dass ausgerechnet ich Sie daran erinnern muss, mit Blick auf Thüringen, endlich ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht zu werden. Daran können Sie erkennen, was für ein fettes Problem Sie haben. Vielen Dank. Jan Korte war das für die Linke. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, am Wochenende entlassen. Denn der hatte, er ist auch Landeschef der Thüringer CDU, bei Twitter dem FDP-Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich als Kandidat der Mitte gratuliert. Nun gibt es einen neuen Ostbeauftragten, bereits ernannt von der Bundesregierung. Das ist Marco Wanderwitz. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es macht Sinn, sich noch mal das Wahlergebnis aus dem Oktober anzuschauen, um die Debatte zu beginnen. In Thüringen haben damals die Linkspartei 31% bekommen, die AfD 23. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik haben damit die politischen Ränder eine Mehrheit der Wählerstimmen erhalten. Anders als beispielsweise in Brandenburg und in Sachsen wenige Wochen zuvor. Und es macht schon Sinn, dass auch ich noch einmal darauf hinweise, ja, Opa, wenn beiden Seiten laut schreien, scheine ich ja nicht so falsch zu liegen. Ich weise gern noch einmal darauf hin, dass wir es in Brandenburg mit der Höcke AfD, also dem extremsten Teil dieser rechtsradikalen Partei, zu tun haben. Die Wochen vergingen, es wurde gesprochen, es wurde übereinander gesprochen. Eine Mehrheit für einen Ministerpräsidentenkandidat, eine Ministerpräsidentenkandidatin hat sich nicht abgezeichnet. Gleichwohl ging der amtierende Ministerpräsident in eine Ministerpräsidentenwahl. Gewagt zumindest. Die AfD, zu Ihnen komme ich gern, Herr Brandner, Sie gehören ja auch zum Höcke-Flügel Ihrer Partei, Die AfD wählte im dritten Wahlgang ihren eigenen aufgestellten Kandidaten nicht. Keine einzige Stimme hat er bekommen. Sie haben das Ziel gehabt, mit dieser Wahl die Demokratie verächtlich zu machen. Es ist ihnen leider gelungen. Demokratie verächtlich machen. Die Vorratsdatenspeicherung, die später vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden ist, wurde mit der Abstimmung von auch Herr Wanderwitz im Jahr 2007 getragen. Also die Demokratiefeinde, die sitzen auch irgendwo in der Mitte rum. Also, weiß nicht. Ich will, hör auf zu lesen. Wenn du liest, wirst du wütend. Ist dann in diese Falle getappt mit der Annahme der Wahl. Ich danke Kollege Lindner ausdrücklich für die heute nochmals erfolgte Einordnung. Vielen Dank dafür. Natürlich hätte Herr Kemmerich diese Wahl nie annehmen dürfen, denn Demokraten dürfen sich nicht von Rechtsradikalen abhängig machen. Zurück. Weißt du was? So, ich habe halt aus der NetzDG-Debatte mitbekommen, wie so viele Politiker alle bangen ums Internet, weil ja die Diskussionskultur ja vergiftet wird und es ist ja so übel und so schlimm, was man da alles jedem sagen kann. Die hier reden sich da persönlich ohne Probleme, ohne jede Zweifel, ohne Schwierigkeiten solchen Quatsch ins Gesicht gegenseitig. Das ist so unmöglich. Das vergiftet im Endeffekt die Gesellschaft und nicht irgendwie Worte auf Twitter, die dir irgend so ein Random zuschickt und sagt, ich mag dich nicht und geh doch sterben. Meine Güte, ey. So, wieso müssen die sich wie Kinder aufführen? Wieso? Ich meine, macht es denen Spaß? Zum Wahlergebnis. Leider sehen wir seit geraumer Zeit, dass sich die Wahlergebnisse in den alten Ländern und den neuen Ländern nach wie vor teilweise mehr als je zuvor deutlich erheblich unterscheiden. Die Mitte ist schwächer. Die wirtschaftliche Lage in den neuen Ländern hat sich im Verhältnis beispielsweise zu den 90ern wesentlich verbessert. Die Mitte, die regierungstragenden Parteien profitieren davon aber nicht. Warum? Auch nach 30 Jahren ist offensichtlich die Demokratie, demokratische Prozesse, demokratische Wirkmechanismen weniger verinnerlicht, werden teilweise offen abgelehnt und diskreditiert. Die fehlende Unterscheidung, Kollegin Kaiser beispielsweise hat es hier angesprochen, zwischen einer demokratisch gewählten und einer demokratischen Partei ist leider weit verbreitet. Jetzt hat sich der CDU-Mensch gerade auf den Quatsch von der SPD-Dame bezogen. Das war die mit dem, ne, die Kaiserin da gerade mit dem, wie soll ich den Franzosen nur beibringen, die das gemeint haben mit dem Unterschied zwischen demokratisch und demokratisch legitimiert, bla bla Zeug, wenn ihr euch noch erinnert. Also, ist auch ein bisschen merkwürdig. Außerdem klingt das ja jetzt auch so, als würde er jetzt gerade sagen wollen, die Leute im Osten sind einfach zu doof, um das zu kapieren, wie das geht in der Demokratie. Die mangelnde Akzeptanz für Minderheitenrechte, Kompromissfindungen, Mehrheitsentscheidungen, die demokratietragende Elemente, ist leider an der Tagesordnung. Der europäische Gedanke, von dem kein anderes Land mehr profitiert als die Bundesrepublik Deutschland, hat weniger Anhänger als in den alten Ländern. Die Extreme sind wählbarer, als das in den alten Ländern der Fall ist. Zur AfD hat Katrin Göring-Eckardt hier das Nötige gesagt. Ja, die Mitte ist ja scheinbar nicht mehr wählbar. Da. Oder wenn sie gewählt wird, darf sie die Wahl nicht annehmen. Ich möchte aber im Lichte der Rede von Kollege Kürte schon ganz gern zum einen noch einmal darauf hinweisen, wer die Spinne im Netz der ehemaligen DDR war. Die staatstragende Partei, die einzige Partei, die etwas zu melden hatte, war die SED. Und es gibt viele aufrechte Christdemokraten und Christdemokraten, die ihre Parteigenossen zum Beispiel in Hoheneck in meinem Wahlkreis als politische Gefangene eingesperrt haben. Und ich möchte auch bei dieser Gelegenheit, Stichwort die Extreme sind wählbarer, auf Ihre Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Frau Hennig-Welso, den Blick lenken. Sie ist Unterzeichnerin des Manifests Antikapitalistische Linke, vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft. Die Extreme nach beiden Seiten sind leider in den neuen Ländern auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung wählbarer. Vor uns liegt also eine große Aufgabe, die wir weiterhin gemeinsam ausfüllen müssen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Demokratie zu verteidigen, für sie zu werben. Ich lade Sie alle hier in der Mitte des Hauses, die sich beteiligen möchten, herzlich gern dazu ein. Ja, das war die Dame mit dem Blumenstrauß, ne? Die der antikapitalistischen Linken. Ja, also... Nein, aber die hat den doch dahin getan, um dem Faschismus abzudanken. Ja, genau. Nicht dem FDP-Mann vor die Füße geschmissen, weil sie ein Problem im Kapitalismus hat. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Also da kommt zwar noch Reden, aber... Aber also da kam da jetzt direkt danach die Frau Petri. Die soll doch auch noch ganz interessant gewesen sein. Meinst du? Wurde im Chat auch schon geäußert. Lass uns die doch noch mitnehmen als Abschluss. Die hat auch nur 3 Minuten Redezeit. Ja, ich meine jetzt Abschluss für die Demokratie, weil die ist vorbei jetzt. Seit Dienstag ist er der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, und hat auch das Ressort gewechselt. Er war parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium und ist jetzt ins Wirtschaftsministerium gewechselt, denn der Ostbeauftragte ist eben dort angesiedelt. So, jetzt hören wir Frauke Petri hier als nächste Rednerin, die ja als fraktionslose Abgeordnete hier im Bundestag sitzt. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. In einem sind wir uns in diesem Haus vielleicht sogar einig. Die Causa Kemmerich und die Reaktionen darauf haben ein politisches Erdbeben in diesem Land verursacht und ein tatsächlich auf mehrerlei Weise ein Desaster für dieses Land. Über die Gründe könnten wir freilich nicht uneiniger sein. Liebe Linke, Sie instrumentalisieren eine Debatte über die Wahl eines FDP-Abgeordneten Kemmerich und verstecken nicht einmal, dass es Ihnen im Kern gar nicht um die Verhinderung nationalsozialistischer Umtriebe geht, sondern um die Abschaffung von Wettbewerb, geheimen Wahlen und die Beerdigung eines demokratischen Selbstverständnisses. Ausgrenzung ist Ihre Strategie. Sie hassen im Kern die demokratische Kontroverse, denn ohne Kontroverse, und das kennen Sie gut, gibt es nur eine Meinung. Wir wissen alle, liebe FDP, liebe CDU, dass dieses Desaster eines mit Ansage war. Es wussten genug Führungskräfte in beiden Parteien Bescheid. Sie waren nur wieder einmal auf den medialen Shitstorm von Links und Grünen in keiner Weise vorbereitet. Und so dominieren wieder einmal die Linken am Ende die offizielle politische Lesart. Das ist ein Desaster par excellence. Sie verschlafen seit 2015 eine Antwort auf die AfD. In Strategiepapieren seit 2015 können Sie lesen, dass genau das, was in Thüringen passiert war, geplant war schon lange. Man müsste den politischen Gegner mehr endlich einmal ernst nehmen. Liebe SPD und Grüne, Sie sind hier besonders scheinheilige Vertreter, denn Sie müssten eigentlich kleinlaut zugeben, dass Sie im Vorfeld in Thüringen einen bürgerlichen Ministerpräsidenten verhindert haben. Sie haben sich einer Wahl, zum Beispiel von Herrn Moring, im Vorfeld verweigert. Und damit haben Sie die Zuspitzung auf genau das, was passiert ist, nämlich eine Zuspitzung der Ränder, erst ermöglicht. Alle diejenigen, die eilfertig und reflexartig jetzt gleich wieder von Weimarer Verhältnissen reden, machen einen dramatischen Fehler. Sie stellen erstens die Wahl von Herrn Kemmerich an dem Kandidaten der Mitte mit der Wahl eines Extremisten gleich. Schlimm. Ich verstehe die Angst, aber die Gleichsetzung ist dennoch falsch. Zweitens, Sie entwerten die Lehre aus den Weimarer Verhältnissen für den Bürger, für die Wähler. Denn außerhalb der politischen Kreise versteht niemand, was Sie sagen. Ich rede nicht über die Aktivisten auf der Straße, die Linksterroristen, die Anschläge und so weiter. Das ist nicht das normale Volk. In CDU und FDP werden dazu noch reihenweise politische Persönlichkeiten entsorgt, Herr Lindner fast, andere gleich ganz, und Sie helfen damit der AfD auf für mich unvorstellbare Weise. Und noch dramatischer ist das, was folgte, und ich bitte Sie, das sich wirklich zu Herzen zu nehmen. Mit dem Rücktritt von Herrn Kemmerich vereiteln Sie am Ende die Möglichkeit, das Potenzial einer bürgerlichen Regierung, und Sie verhelfen damit, Sie alle auch hier, Herrn Björn Höcke, an die AfD-Spitze vorzudringen. Und jetzt glauben Sie ja nicht, dass das gut wäre. Denn während die AfD aktuell führungslos ist und keine Strategie hat und stagniert, obwohl sie massenweise Steilvorlagen ihrerseits geboten bekommen, wird das unter Björn Höcke nicht mehr passieren. Seine Berater haben eine Strategie, sie haben eine Vision und sie werden zwar nicht demokratisch, aber die AfD am Ende einen. Und Gott gnade diesem Land, was dann passiert. Herr Björn Höcke will tatsächlich ein anderes Deutschland. Andere an der linken Seite wollen das auch. Aber Sie immunisieren durch Ihr Verhalten Björn Höcke für eine Wählerschaft, die die Begriffe Nazi und Faschismus schon lange nicht mehr ernst nehmen, weil sie über Gebühr benutzt wurden. Das ist das eigentliche Drama an Thüringen. Es ist auch Ihr Werk. Und ich frage mich besorgt, welche politische Antwort Sie darauf in Zukunft finden wollen. Herzlichen Dank. Frau Petri, die hier als fraktionslose Abgeordnete. Bravo. War der beste Beitrag heute. Sie hat wenigstens gesagt, wie ich habe ja letzte Woche Anne Will geguckt nach dem Sonntagsstream, weil ich die Gästeliste gesehen habe. Und da war es auch so. Die Wagenknecht war es da. Die hat dann gesagt, Leute, merkt ihr eigentlich, was ihr macht? Merkt ihr, dass ihr die immer weiter aufblast? Das kommt dann von Leuten, die keinerlei Einfluss haben im Endeffekt, wie Petri oder Wagenknecht. Kaltgestellt. Super. Ja, und nichts mehr zu verlieren, ne? Lohnt sich dann nicht mehr für die Empörerie, sich drüber aufzuregen. Ich freue mich auch, wenn wir endlich unseren Böhmermann kriegen. Wenn er uns endlich rauswischt. Das wäre lustig. Ja, wir sind wahrscheinlich zu unwichtig. Ja, wir sind ja auch nie bei den ganzen rechte Influencer-Grafiken. Influenza, ja. Das ist die Influenza, ist der Coronavirus des kleinen Mannes. Ja. Lass ihn mal in Ruhe. Nee, wir sind Schattenkrieger im Informationskrieg. Ui. Ja. Da redest du bitte mal nur von dir, okay? Ich bin da, ich distanziere mich sogar davon, ja. Das ist mir zu weit schon irgendwas. Nee. Ich brauche Haltung, ich brauche keine Inhalte. Das ist der Too Much Information War. Ist das? Ja. Information Overload. Ja. Ich kann nur sagen, Rosinenbomber, do it again. Rosinenbomber Harris. Nee, das Adorno, war Adorno advised his listeners not to try to be as clever as the right wingers. Fascists, he argued, are propagandists at their core, and ideological conflict always helps their cause. Those who wish to defeat them should instead harness the penetrating power of reason, confront them with the truly non-ideological truth. Okay. Das funktioniert ja momentan prima. Ich glaube, dann wäre es doch erwiesen, dass das Ding mit der Frankfurter Schule überschätzt wird, scheinbar. Boah, Alter, da muss ich nachsitzen in der Frankfurter Schule. A Birmingham School wird auch immer vergessen. Da war immer alles in Frage stellen. Ich habe neulich auf Twitter gefragt, wer Stuart Hall kennt, und 80% kannten ihn nicht. Kennst du doch. Stuart Hall und John Oates. Man-Eater. Mannesser, ha? Ja, das ist sexistisch hier. Hat er nicht diese Filme mit, Hitchcock gedreht? Mit ihm zusammen? Ja, alleine wird dann ja, einer muss ja die Kamera halten, Opel. Der andere muss drehen, ja. Nee, der muss acten. Also ich glaube jedenfalls, dieser Adorno war gar kein Schotte. Das ist, glaube ich, ein falscher Schotte. Der war Ire. Also Peter Thiel hat neulich gesagt, dass wir nur drei Zukünfte haben. Einmal Scharia, einmal China mit AI als Saurons Auge und die grüne Bewegung. Und dass deswegen so viele Leute grün werden. Pick your poison, oder was? Ja. Was sucht er sich aus? Er meinte, ja, wenn ich die Wahl zwischen Scharia und China habe, dann ist mir Greta schon lieber. Und dachte ich mir auch, ja, aber das Ende doch mit den grünen Khmer auch nicht besser. Also würdest du mir sagen, das wird Khmer nicht mehr gut werden? Ja, mit Schmuddelkindern spielt man nicht. Oh. Was denn? Liebe Khmerinnen und Khmerer. Wir haben uns heute hier versammelt. Oh je. Ja, aber wo geht es jetzt hin da mit der Politik da und so? Also, Das wird in mehreren Parlamenten so kommen wahrscheinlich, ne? Dass sie so enge Verhältnisse haben und dass sie dann möglicherweise nochmal in Verdrückung kommen, doch irgendwie bei jemand zu wählen, wo die AfD auch wählt. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich haben wir noch. Ich freue mich schon drauf, wenn Friedrich Merz dann wirklich Kanzler werden möchte und die AfD ihn dann wählt. Also. Friedrich Merz zusammen mit den Chinesen die grüne Scharia ausruft. Ja. Also ich würde dann gerne. Dann sagen alle unter Merkel, wäre das nicht passiert. Sorry. Ich würde gerne abschließend sagen wollen, dass mir der Trailer zu dem Film besser gefallen hat. Und ich hatte große Erwartungen und sie wurden alle nicht bestätigt. Es war viel zu politisch. Die Story war grauenhaft. Ich konnte dem nicht nur folgen, sondern halt einfach alles schon vorhersehen. Der Cast war total weiß. Ja, das ist Part-Huffing. Ich konnte alles vorhersehen, Opex. Stimmt, du schnüffelst deine eigenen 40. Sogar Mohammed Ali war weiß. Also, das war ein wahnsinniges Wort. Aber ich habe noch eine ernste Frage. Nein. Weil das waren die Weltraumaffen. Tschüss, geht in den Wald. Weimarer Zeiten, darf man das sagen, ja oder nein? Zu der jetzigen Situation, denke ich, sollte man das vielleicht nicht sagen. Das gar keinen Fall. Das ist so, als würde man halt Bernd Hitler sagen statt Höcke. Ja, ich meine Straßenschlachten, wortwörtlich Straßenschlachten. Ja, also nicht Straßenschlachten mit Steinen oder Mollys oder so. Straßen abgestochen oder was? Mit Kniften und so. Leute, ja, mit Freikorps und was, gar ja nicht was. Wir müssen wieder Straßenschlachten. Man muss die Straßenschlachten, wie sie fallen. Genau. Ja. Das war Lützos, wilde Verwege, ja. Also wie Abel immer sagt, ja, fördert, was der Scheune dient, zerschmettert, was ihr schadet. Das ist ja das, ne? Ja, genau. Zerschmettert die Scheune. Sie geht in die Scheune. Und sei die Scheune. Und vergesst nicht, Konservatismus ist Progressivismus mit Tempolimit. Und im Wald noch aufpassen wegen der Sturmschäden. Da gibt es auch Tempolimit. Ja. Wir sehen uns übrigens am Sonntagabend um 18 Uhr. Achso, und kauft mein Buch, Miete pro Kopf. Ja, und geht auf die Website von Opel. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, du unterbrichst mich, während ich da. Wir alle sollten den demokratischen Grundkonsens haben, uns jetzt dieses Buch kaufen zu gehen, ja. Ja, genau, ja. Also Webseite und so, ja, ihr wisst Bescheid. Ja, genau, geht da hin und kauft Ebels Buch, ja. Und das war der große Austausch von Argumenten. Wir haben die Debatte angenommen. Ja. Gibt es eigentlich noch so eine Post-After-Credit-Scene so für mit einem Tease fürs nächste Ding? Oder? Ja, wir machen jetzt erstmal 3 oder 10 Minuten oder so Ruhe und dann kommt noch die Post-After-Credit-Scene. Dann holt jemand Schwarma in der Zwischenzeit. Super Idee. By the way, wir müssen die Hayek-Jugend gründen. Und die gründen. Nee, nein, nix mit A und J. Oh ja. Ja, aber Hayek war basiert. Ja, dann nennt sie Hayek Boys oder irgendwas. Aber Boys hört sich so nach Soy Boys an. Ja, dann denkt dir was anderes oder auf. Hayek hört sich ja schon nach so einem Soy Boy an. Wie wär's mit der Aware-Macht? Ja. Da haben wir's doch. Super. Ja, was in Amerika noch Scouts sind das, ne? Boy Scouts, das ist ein gutes Boy drin. So, hier. Bescheid, hast es keine Meinung, Zensur ist keine Lösung, geht auf thatsafespace.net und seid brav und so und ja. No hate. Miete pro Kopf. Kein Hass, keine Zensur. Keine Ahnung. Gute Nacht. Kein Kakao.